Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für die Einladung, im Rahmen der Vortragsreihe reden zu dürfen. Ich möchte Ihnen meine Kritik, meine prinzipielle Kritik an dem, wie der Wissenschaftsbetrieb in dieser Gesellschaft funktioniert, nahebringen. Und ich möchte das verbinden mit der Kritik einiger kursierender, wie ich meine, falscher Vorstellungen über das, was der Wissenschaftsbetrieb ist, insgesamt ist, im Prinzip ist und heute ist. Liest man Analysen von Studenten, aber auch von Hochschullehrern, von Gruppierungen wie GEW und anderen zur aktuellen Hochschulreform, wie sie seit einigen Jahren zu beobachten ist, dann enthält man, gerade wenn man sich die kritischen Abteilungen dieser Analysen vornimmt, zusammengefasst ungefähr folgendes Bild. Da wird behauptet, neoliberale Politik würde die Universität deformieren. Das sind alles Zitate, die ich aneinandergereiht habe. Die Freiheit von Forschung und Lehre würde abgeschafft werden und stattdessen würde das Kapital, würden die Unternehmerverbände in zunehmendem Maße direkten Einfluss auf die Institutionen des Wissenschaftsbetriebs nehmen und damit die Ergebnisse wissenschaftlicher Arbeit in zunehmendem Maße dem Zweck unmittelbarer wiederum, Zitat, Profitrealisierung unterwerfen. Wissenschaft heißt es da in einer dieser Publikationen, ich glaube, die kommt sogar aus dem süddeutschen Raum, Wissenschaft wird so in zunehmendem Maße heute zur Mätresse des Profits. Das ist eine Kritik. Eine andere Kritik, die vor allen Dingen von studentischer Seite kommt, heißt, dass die jetzt durchgesetzten Reformen in zunehmendem Maße das gleiche Recht auf Bildung für alle unterhöhlen würden, dass mit der Öffnung der Hochschulen in den 60er Jahren mal erkämpft worden wäre und dass durch Zugangsbeschränkungen, durch verschärfte Exmatrikulationsbedingungen und so weiter, dieses gleiche Recht auf Bildung für alle liquidiert werde. Ein dritter Punkt, der immer genannt wird, heißt, auch hier von studierender Seite aus, die Freiheit der Studierenden in der Wahl des Studienganges, der freien Berufswahl etc., würde durch Reglementierungen, durch die Einführung eines Zweiklassenstudiums, Masters, Bachelor etc., Sie kennen das, durch die Vergabe oder die geplante Vergabe von Bildungsgutscheinen etc. eingeschränkt. Und an die Stelle der freien, eigenverantwortlichen Studiengestaltung würde die Orientierung der Ausbildung am Markt treten, so etwas wie, alles wiederum Zitat, Just-in-Time, Produktion von Qualifikationen, just in time, nachgefragt natürlich auch durch Privatwirtschaft und den Staat selbst. Studierende sollten sich, so wird da behauptet, in zunehmendem Maße als Humankapital begreifen, die am besten noch für sich selbst und ihre Ausbildung zahlen sollten, damit sie dann den Eintritt in den Bereich der geistigen Elite bekommen. Der vierte Punkt, der auch sozusagen auch als Quintessenz unter die ersten beiden Punkte immer wieder formuliert wird, heißt, dass auch so etwas wie die soziale Absicherung der Studierenden entfalle. Die Möglichkeit, aus den unteren Schichten und Klassen dieser Gesellschaft bis hin zum Studium zu gelangen, würde immer weiter ausgehöhlt. Mit Studiengebühren würde etwas wie ein sozialer Numerus Clausus eingeführt, die Chancengleichheit also untergraben. Zusammengefasst wird das alles, werden diese vier Punkte zum Beispiel in einer Sentenz, ich zitiere wiederum, staatliche Deregulierung führt dazu, dass die Hochschulen zu einer totalen Ausrichtung auf die Verwertbarkeit ihrer Ergebnisse für den Wirtschaftsstandort Deutschlands ausgerichtet werden. Das ist ein Zitat, was das zusammenfasst. Das soll das sein, was heute an den Hochschulen passiert. Dagegen setzen Studierende und auch Lehrende die Reklamation des gleichen Rechts auf Bildung für alle, das Recht auf freie Berufswahl, das Recht auf freie Studienplatzgestaltung, Chancengleichheit, kurz Freiheit von Forschung und Lehre, das müsse erhalten bleiben, das sei ja gefährdet. Soweit das Bild, das da entworfen wird von Kritikern, an dem die Hochschule sich im Augenblick entwickelt. Und jetzt beginne ich mit meinem Kommentar. Die genannten Phänomene, wohlgemerkt die Phänomene, ich trenne die Phänomene nochmal von den Urteilen. Die Phänomene sind überhaupt nicht zu bestreiten. Die Debatte über die Studiengebühren belegt das, die zunehmend sich durchsetzende Bestrafung von Langzeitstudien, die Einführung von Kurzstudiengängen, die Reglementierung des Studiums, das Forschungssponsoring, Drittmittelfinanzierung, Sponsoring von ganzen Lehrstühlen durch Privatkapital und so weiter. All das gibt es in zunehmendem Maße auch an allen etablierten Universitäten. Es wird in Bundesländern eingeführt oder ist in der Debatte und die Einführung ist absehbar. Das ist nicht zu bestreiten. Das sind halt die Fakten. Es wird auch, jetzt komme ich zum ersten Urteil über eine Quintessenz, die die Kritiker der gegenwärtigen Hochschule formulieren, auch wird es kaum zu bestreiten sein, dass die Reform an den deutschen Universitäten und Hochschulen in einem kapitalistisch verfassten Gemeinwesen wie dem unseren, das Wissenschaft und wissenschaftlich qualifiziertes Personal braucht, irgendwas mit den Zwecken, mit den Zielen, mit den Anliegen, die dann Verwertung oder Profitorientierung genannt werden, zu tun haben werden. Irgendwie ist dieser Schluss ja auch fast simpel, er ist fast ein wenig billig, dass Hochschulen, die nun mal eingerichtet werden als wissenschaftliche Dienstleister an dieser Gesellschaft, in dieser Gesellschaft, dann wohl auch der bestimmten, eben vorherrschenden, marktwirtschaftlichen, ich sage dazu gleich, kapitalistischen Raison und der politischen Betreuung dieses Gemeinwesens zu Diensten sein werden. Das wird wohl so sein in dieser Gesellschaft, so wie sie verfasst ist. Das wird wohl nicht nur so sein, das ist auch so. Bis dahin stimme ich erstmal sowohl der Phänomenologie als auch diesem allgemeinen Urteil zu. Und jetzt kommen meine Einwände. Einwände, was diese Analyse anbetrifft. Das sind drei Einwände, auf die ich im Folgenden dann ein bisschen genauer eingehen werde. Der Eindruck, der da in diesen Analysen vermittelt wird, jetzt erst, in der jüngsten Zeit erst, erfolge so etwas wie der Zugriff des Kapitals auf die Universität, jetzt erst erfolge dieser Zugriff so richtig, total, ungebremst. Dieser Eindruck, der da vermittelt wird, ist falsch. Der Kapitalismus soll, würde das ja unterstellen, circa 200 Jahre gebraucht haben, bis er sich die Wissenschaftsproduktionsstätten zunutze macht. Das kann irgendwie nicht sein. Immerhin sind doch seit ungefähr 200 Jahren, ich bin auch großzügig, von mir aus können wir auch 100 sagen, die Wissenschaft, die Resultate dieses Wissenschaftsbetriebes in der kapitalistischen Produktion in allen Abteilungen zur Anwendung gekommen. Sie sind zur Anwendung gekommen in der Maschinerie, sie sind zur Anwendung gekommen in der Entwicklung von Arbeitstechniken, sie sind zur Anwendung gekommen in der Ausgestaltung der Produkte, die sind zur Anwendung gekommen, im Transportwesen und so weiter und so fort. Alles Anwendung von naturwissenschaftlicher Erkenntnis, und diese naturwissenschaftliche Erkenntnis, die ist nicht auf dem Mist dieser Betriebe selbst gewachsen, sondern ist auch nicht vom Himmel gefallen, sondern stehen für den Dienst, den die Wissenschaftsproduktion dieser Gesellschaft leistet hat. Es ist ein Dienst der Wissenschaftseinrichtungen an, wie ich im Titel meines Vortrags gesagt habe, Staats- und Geldmacht. Diese Funktion, und das will ich überhaupt nicht bestreiten, diese Funktion, die der Wissenschaftsbetrieb immer hat, wird jetzt sehr unmittelbar sichtbar, wenn an irgendwelchen Instituten gleich dran steht außen, von Daimler-Benz gesponsert, oder wenn bestimmte Forschungen gleich unmittelbar für Siemens nützliche Resultate erbringen sollen. Dass es unmittelbar sichtbar ist, ist das eine. Das heißt aber nicht, und dieser Schluss ist nicht richtig, der ist nicht zulässig, dass diese Universität in der Vergangenheit deswegen nicht diesen Dienst erbracht hat. Es wäre ein Fehlschluss zu sagen, jetzt wo die Firmenetikette an bestimmten Lehrstühlen, an bestimmten Instituten, an sehr vielen Forschungsprojekten unmittelbar dran kleben, auch was die Finanzierung anbelangt, jetzt sei es erst so weit, dass das Kapital sich die Wissenschaft zu Dienst gemacht hat. Nein, das ist jetzt meine Behauptung, das kann gar nicht die Frage sein, ob die Universität, der Wissenschaftsbetrieb, dem kapitalistischen Gemeinwesen und den politischen Anliegen, die in ihm vertreten werden, zu Dienste stand. Die Frage, die allein zu klären ist, und die will ich hier im Folgenden klären, ist die Frage, wie? Wie ist es passiert? Offensichtlich fällt es einigen heute wie Schuppen von den Augen, und sie merken das, ja, wenn es unmittelbar draufsteht, wem es dient. Vorher haben sie es weniger gemerkt, und das hat seinen Grund, und deswegen werde ich mich mit der Frage des, wie ist denn diese Dienstleistung bisher organisiert gewesen? Das ist immer nur so ein paar Linke, die seit 30 Jahren mit derselben These durch die Gegend laufen, schon früher gemerkt haben. Das ist der erste Einwand, den ich habe. Und das erste Anliegen, was ich vorstellig machen möchte. Das zweite Anliegen, das zweite Urteil, was ich nicht richtig finde und was ich auch im Folgenden ansprechen werde, ist die Behauptung, es sei so etwas wie Deregulierung am Werk. Die ganze Hochschulreform, die sich im Augenblick zeigt, die offenbar wird, sei das Produkt von Deregulierung. Und Deregulierung immer mit dem Unterton formuliert, der Staat als der Einrichter und Verwalter und Finanzier dieser Universitäten hätte jetzt erst in den letzten Jahren oder Jahrzehnten vor den Kapitalinteressen kapituliert. Seine Regulierung hätte er aufgeben müssen und sie partiell in die Hände von Privatinteressen, Interessen der privaten Wirtschaft geben müssen. Deregulierung wird immer so ein bisschen mit dem Unterton, das ist eine Niederlage der Instanz, die ursprünglich mal zuständig war für die Universität, formuliert. Und auch diese These, da ist ein ursprünglich vor dem Profitinteresse geschütztes Reservat, die Universität, dem Druck von außen, der Marktwirtschaft, geöffnet worden, der Staat hätte kapituliert. Auch dieses Urteil halte ich für ein falsches Anliegen, was ich zeigen werde. Der dritte Punkt, auf den ich eingehen werde, ist, dass die jetzt dagegen gehaltenen, von studentischer Seite, aber auch von Seiten der Lehre, dagegen gehaltenen, gegen das, was an der gegenwärtigen Hochschulreform stört, entgegengehalten wird. Die genannten drei Prinzipien mit dem Obertitel Freiheit von Forschung und Lehre soll auf jeden Fall gesichert sein. Alles, was Freiheit von Forschung und Lehre untergräbt, müsse man zurückweisen. Man müsse die freie Wahl und Gestaltung der Ausbildung sichern. Man müsste die freie Berufswahl, müsste die Chancengleichheit sichern und dafür kämpfen, dass sie nicht unterhöhlt wird. Ich halte diese vier Prinzipien nicht für eine taugliche Berufungsinstanz gegen das, was gegenwärtig in der Universität und mit der Universität passiert. Ich meine nicht, dass es sich bei diesen Prinzipien, zusammengefasst in Freiheit von Forschung und Lehre, um eine fortschrittliche Parole handelt, die gegen die Deform, wie es bei den Studenten heißt, ins Felde zu führen ist. Ich meine nicht, dass sie für erkämpfte Emanzipation in Sachen Wissenschaft steht, die sowas wie ein Bollwerk gegen das Profitinteresse, was so drumherum immer anklopft, ins Felde zu führen wäre. Das meine ich nicht. Ich meine vielmehr, das ist die Hauptthese, dass all diese Prinzipien, die auf Chancengleichheit, auf Gleichheit, auf Freiheit pochen, gar nichts anderes sind als die Formen, als die Art und Weise, in der schon bisher immer die Hochschule, die staatlichen Wissenschaftseinrichtungen ihre Dienstleistungsfunktion für Staats- und Geldmacht erfüllt haben. Gerade so etwas wie, mit dem werde ich beginnen, die Freiheit von Forschung und Lehre ist nichts anderes als die Art und Weise, wie die Universität hier organisiert ist, organisiert als separater staatlicher Wissenschaftsbetrieb, der gerade, jetzt kommt die Paradoxie meiner These und das werde ich nachweisen, gerade durch die Trennung vom Bereich der unmittelbaren Benutzung oder Benutzung, Beanspruchung durch Staats- und Geldmacht, durch die Trennung davon sich den Anliegen dieser kapitalistischen Gesellschaft unterwirft. Das will ich nachweisen. Wir sind relativ wenig hier in dem Raum. Wenn Sie zwischendurch Einwände, Nachfragen, Kritik haben, würde ich sagen, sollte man ruhig dann auch gleich in die Debatte einsteigen und nicht erst nachher. Nachher ist natürlich dann auch jede Menge Zeit. Ich fange mal an und sage etwas zu dem, was Freiheit der Wissenschaft, Freiheit von Forschung und Lehre eigentlich ist. Es ist, glaube ich, hier zum Teil auch schon in Kurzfassung mal in irgendeiner Zeitung in Freiburg thesenförmig formuliert worden. Ein bisschen daraus zitiere ich auch. Ich höre es aber dann aus. Freiheit der Wissenschaft. Was ist es eigentlich? Darauf werde ich mein Hauptaugenmerk richten. Ich will mal so anfangen. Mal ganz elementar anfangen. Meine Behauptung ist, Freiheit der Wissenschaft ist konstitutiv für die Art und Weise, wie Wissenschaft unter staatlicher Betreuung im Kapitalismus betrieben werden muss. Das beginnt damit, dass Hochschulen, wie Sie alle wissen, zunächst und immer noch in erster Linie Einrichtungen des Staates sind. Der Staat steht für sie ein, er bezahlt die anfallenden Sach- und Personalkosten. Den Hochschullehrern garantiert er, ich weiß, wovon ich rede, einen sorgenfreien Lebensunterhalt. Und so können die Hochschullehrer, die Wissenschaftler, und das sollen sie gerade, das ist hier Auftrag, Wissen produzieren und Wissen vermitteln, und zwar ohne sich ständig, das ist die luxuriöse Lage ihres Berufs, ohne sich ständig jene Geldsorgen machen zu müssen, mit denen sich die Mehrheit der Bevölkerung herumschlägt und gerade gegenwärtig immer mehr herumschlagen muss. Das ist das Privileg der Wissenschaftler. Das heißt, sie müssen sich deswegen auch mit dem Inhalt ihrer Arbeit, ihrer Kopfarbeit heute in der demokratischen Universität nicht dem Geldgeber andienen. Der erpresst sie nicht mit Geldnot, damit sie ihm, wie es früher war, wohlgefällig denken und forschen. Unter feudaler Herrschaft war das der Fall. Die Wissenschaftler setzt der Staat also nicht nur von den Nöten der Erwerbsarbeit frei, sondern auch von staatlichen Weisungen beim Nachdenken. Gerade weil es ihm auf die Freiheit von Forschung und Lehre ankommt, macht er sie zu Beamten ohne Einkommenssorgen. Er schreibt nicht den Inhalt oder gar das Ergebnis der Forschung vor. Er schreibt nicht vor die Dauer der Forschung. Er enthält sich also in dieser Abteilung der Kopfarbeit aller Vorschriften, die sonst in jeder Abteilung von bezahlter Lohnarbeit beherrschend sind, sondern überlässt beides allein den Hirnen der Professoren. Erklärt sie dafür zuständig, was sie forschen, mit welchem Zweck sie forschen, wie lange sie forschen und so weiter. Weder sagt er, der Staat, also der Veranstalter dieser Sache, macht euch Gedanken zu meinem Ruhme, noch erteilt er seinen Wissenschaftler etwa ganz spezielle Aufträge. Du sollst herausfinden, was es mit der Globalisierung auf sich hat. Du sollst den Ameisenstaat erforschen. Du sollst herausfinden, wie man den Benzinausstoß von Autos reduzieren kann und so weiter. Das ist nicht der Fall. Das macht nicht der Staat. Was sich heute geändert hat, darauf komme ich gleich zu sprechen. Das ist die erste Seite der Freiheit. Freiheit von. Die erste Seite der Freiheit, Forschung frei von Geldsorgen, sich wirklich frei dem Forschen zu widmen. Was verspricht sich der Staat von dieser Abteilung, dieser Seite der Freiheit der Forschung? Wissenschaftler sollen auf diese Weise ganz ihrem wissenschaftlichen Anliegen folgen, ihre Forschung voranbringen und so das Wissen ganz allgemein und zunächst einmal ohne jeden bestimmten staatlich erwünschten gesellschaftlichen Anwendungszusammenhang entwickeln. Dass das so ist und so geschieht, verweist darauf, dass der moderne Staat im Kapitalismus Wissen als Mittel seiner Macht in großem Stil braucht. Deswegen richtet er in allen Städten diese Einrichtungen ein mit Natur- und Geisteswissenschaft. Das sind eben nicht nur die luxuriösen Veranstaltungen, sondern das verweist darauf, er hat das nötig. Er hat ein Interesse daran, dass da was rauskommt. Im Wissen und in seiner Umsetzung in Instrumente der Wachstumsförderung, Infrastruktur, medizinischen Gesundheitspflege, militärischen Gesundheitszerstörung und so weiter, entdeckt in der Tat der Staat eine Quelle, zentrale Quelle, für Erfolge in seiner ökonomischen und in seiner Konkurrenz als Nationalstaat mit anderen. Jetzt wird es paradox. Die Art und Weise, wie er die Sachen verwendet, die die Hochschullehrer ganz frei erforschen sollen, mit dieser internen Freiheitsgarantie, die immer auch manchmal den schönen Namen Elfenbeinturm erhält, mit dieser Befreiung der Wissenschaftler vom inhaltlichen Vorschriften, vom Zeitdruck, vom Gelddruck und so weiter, liegt gerade begründet in dieser Mauer, die die Universität von der übrigen Gesellschaft abtrennt. Die staatliche Wissenschaftsfreiheit hat nämlich eine zweite Seite. Sie bedeutet nämlich umgekehrt, dass außerhalb dieser Sphäre des Geistes, also in dem, was Politik und Ökonomie und Kultur und so weiter sind, dass die Zwecke, die außerhalb der Universität in Ökonomie und Politik herrschen, durch das systematisch produzierte Wissen in dieser Universität gerade nicht bestimmt werden. Die Wissenschaftler werden mit ihrer Festlegung auf rein theoretische Reflexion zugleich davon enthoben. Ich kann auch sagen, ihnen wird jegliche Reflexion auf die Bestimmung der gesellschaftlichen Zwecke entzogen. Andersrum formuliert, Ökonomie und Familie, Justiz und Kultur, Schule und Fernsehen, kurz alle innen- und außenpolitischen Verhältnisse werden hierzulande nicht nach Maßgabe begründeter, wissenschaftlicher, am Kriterium der Vernunft orientierter Entscheidungen gefällt, sondern wie Sie alle wissen, das ist keine große theoretische Leistung, sondern werden gerade getrennt vom wissenschaftlichen Treiben durch Interessen regiert. Diese Interessen müssen sich nicht, kein einziges dieser Interessen muss sich einer wissenschaftlichen Überprüfung unterziehen, bevor es gesellschaftlich gültig werden soll. Das Interesse für sich reicht da schon, gerade wenn es auch noch demokratisch ins Recht gesetzt worden ist. Interessen haben es hierzulande nicht nötig. Das ist die andere Seite der Wissenschaftsfreiheit. Frei von jedem Einfluss, jedem wissenschaftlichen Einfluss auf gesellschaftlich existente Zwecke außerhalb der Universität. Diese Interessen haben es nicht nötig, sich auf Vernunft, wissenschaftliche Vernunft, ich bin mal im Augenblick sehr idealistisch und setze Wissenschaft mit wissenschaftlicher Vernunft gleich, haben es nicht nötig, weil sie an die Stelle des Arguments was anderes gesetzt haben, nämlich Macht. Sie regieren nach Maßgabe von Macht und können nach Maßgabe von Macht ihre Interessen durchsetzen. Sie müssen nicht ankommen und sagen, jetzt haben wir doch in jeder Universität, in jeder Stadt eine Universität, jetzt sollen mal alle Anliegen von uns erst von Wissenschaftlern geprüft werden. Und wenn die in einem Konzil herausgefunden haben, dass es vernünftig ist, per Hartz 3, 4, 5 die Lohnarbeiter weiter zu verarmen, ja, dann machen wir es und vorher nicht. Und wenn sie sagen, es ist sehr unvernünftig und schädlich für die Leute, dann lassen wir es sofort fallen. Nein. Alle Bereiche, die von Staats- und Geldmacht betreut werden und die einen steigenden Bedarf an wissenschaftlicher Erkenntnis haben, setzen diese wissenschaftliche Erkenntnis allein als Mittel für getrennt von wissenschaftlicher Reflexion feststehende Ziele im ökonomischen und politischen Bereich ein. Das ist die zweite Seite von Wissenschaft, von Wissenschaftsfreiheit. Die erste ist, die Hochschullehrer sind frei von Sorgen, nur verpflichtet auf ihre Kopfarbeit. Die zweite Sache ist, sie sind frei von jedem wissenschaftlichen Einfluss auf den gesellschaftlichen Bereich außerhalb ihres unmittelbaren wissenschaftlichen Tuns. Der Schluss, den ich daraus ziehe, und da will ich ein paar Überlegungen noch anknüpfen, heißt, die systematische Produktion von Wissen hierzulande und die gesellschaftliche Praxis, in der Erkenntnisse zur Anwendung kommen, nach Maßgabe feststehender, durch mit Macht ausgestatteten Interessen bestimmten Zielen, existieren im Kapitalismus getrennt. Es gibt eine Trennung. Die Hochschule ist ein Raum, dafür steht übrigens der Bereich Elfenbein. Wie die Verbindung geht, sage ich gleich was. Doch diese Trennung, diese Tour, den Wissenschaftler zu verpflichten, nur auf das reine Nachdenken über seine Forschungsgeschichten und ihn von jedem Einfluss auf gesellschaftliche Praxis auszunehmen, diese Trennung ist noch nicht das letzte Wort in dieser Angelegenheit. Denn was für die Produktion von Wissen gilt, gilt für die Resultate des Wissenschaftsprozesses gerade nicht. Die Resultate des Wissenschaftsprozesses, die bilden nämlich nun so etwas wie einen allgemeinen zugänglichen geistigen Fundus von Erkenntnissen. Den kann man nachlesen in Bibliotheken oder den kann man sich in Lehrveranstaltungen holen oder den kann man per Internet abfragen. Da ist das drauf, das Zeug, was frisch gedacht worden ist. Und dieser allgemein zugängliche, in der Tat allgemein zugängliches, geistige Resultate sind den Eigentumsgesetzen, die für sachliche Produkte, für materielle Produkte geben, eben nicht zugänglich. Auf Patente kann ich nachher noch eingehen. Dieser allgemein zugängliche Fundus an Wissen ist es, aus dem sich nun Staat und Ökonomie nach ihren Interessen bedienen können und auch bedienen. Zugreifen, jetzt kommt eine wichtige Unterscheidung, zugreifen auf diesen Fundus, dessen, was Physik, Chemie, von mir aus auch die Geisteswissenschaften, Produktionswissenschaften, Informatik rausgebracht haben und publiziert haben, zugreifen auf dieses Wissen kann jeder. Kann auch jeder hier von uns, können auch alle außerhalb der Universität, sofern sie jene geistige Vorbildung haben, dass sie das nachvollziehen. Um sich Wissen anzueignen, muss man nur in die Bibliothek oder ins Internet gehen. Aber jetzt kommt's. Damit aus dem angeeigneten Wissen tatsächlich so etwas wie gesellschaftliche Praxis wird, gesellschaftliche Praxis in den Bereichen, die Gesellschaft als Ökonomie und als Politik, als Gesundheitswesen etc., als Rüstungsindustrie ausmachen, gehört ein bisschen mehr dazu, als sich die Sachen bloß anzuschauen, die gerade neu rausgekommen sind. Dazu gehören Kapital und eine Macht, die dafür sorgt, dass Wissenschaft nur hierzulande genehmen Zwecken dient. Machen wir ein Beispiel. Da hat irgendjemand, ich nehme ein bekanntes Beispiel, die unkaputtbare Glühbirne erfunden. Früher war es der unkaputtbare Nylonstrumpf, der ist jetzt ein bisschen aus der Mode gekommen. Also eine Glühbirne, die einfach nicht kaputt geht, es sei denn, man schlägt mit dem Hammer drauf. Eine wunderbare Erfindung, wahrscheinlich sogar geradezu eine revolutionäre und vielen Menschen Freude machende Erfindung. Aber was ist jetzt mit dieser Erfindung eigentlich los? Über die Erfindung für sich kann man sich schon freuen. Klasse, diese Entdeckung, was Sie da rausgekriegt haben. Geht nicht kaputt. Muss nicht alle 14 Tage die Birne wechseln. Doch wie wird jetzt aus der Erfindung die Birne, die ich bei mir zu Hause reinschrauben kann? Das folgt nicht aus der Erfindung, sondern das folgt erst dann, wenn sich dieser Entdeckung irgendeine Geldmacht annimmt und sagt, ich kann mit dieser Erfindung ein Geschäft machen. Vorher nicht, sonst nicht. Niemand von uns kann es machen und sagen, jetzt haben wir die Erfindung gemacht, jetzt machen wir es. Immer kommt der nächste Schritt in dieser Gesellschaft dazwischen, in die Quere, eine Entscheidung, die mit der menschenbeglückenden Erfindung gar nichts zu tun hat, nämlich ob mit ihr tatsächlich ein Geschäft der Geldmacht zu machen ist, ist die Entscheidung. Und da gibt es solche verrückten Geschichten, die kennen Sie auch, dass jemand sagt, zum Beispiel eine Firma namens Philips sagt, ach, diese Erfindung, die passt uns überhaupt nicht. Die macht ja unser Geschäft mit den schnell kaputt gehenden Glühbirnen kaputt. Und jetzt machen Sie etwas, was eigentlich im Bereich des Geistes sehr, sehr, sehr, sehr unüblich ist. Sie kaufen eine Erfindung, die eigentlich nicht käuflich ist, weil sie jedermann zugänglich ist. Auf dem Papier stehend kann sie jedermann lesen. Und erwerben für viel Geld ein Patent darauf. Das heißt, aneignen geistig kann sich das Zeug jeder. Aber daraus ein Produkt machen, mit dem man Geld verdient, kann ab sofort niemand mehr, weil wir haben jetzt ganz viel Geld, wem auch immer, gezahlt. Und sorgen dafür, dass diese wunderbare Erfindung einfach deswegen nicht Wirklichkeit wird, weil sie ein anderes Geschäft, an dem wir noch sehr hängen, zerstört. Vielleicht kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo wir sagen, diese Birnen haben ausgedient, jetzt holen wir unser Patent raus und machen mit diesem Patent unser Geschäft. Was ich damit sagen wollte ist, Erfindungen, Entdeckungen, all das, was theoretisch gesprochen in die Sphäre von immaterieller Produktion gehört, geistigen Gut gehört, ist jedermann zugänglich, in dieser Gesellschaft aber nicht hinsichtlich der Umsetzung in praktische Resultate. Da kommt immer die Entscheidung dazwischen, die mit dem Inhalt der Erfindung selbst gar nichts zu tun hat. Nützt sie einem ökonomischen oder nützt sie einem politischen Interesse? Das heißt, aus dem Fundus des produzierten Wissens in dieser Universität wird rausgenommen, was Betriebe oder auch was der Staat braucht. Und es wird drin gelassen, was nicht gebraucht wird. Das ist ja auch so eine Sache. Wenn man sich das mal vorstellt, ein riesengroßer Fundus an Wissen, der wird jeden Tag erweitert, auch im Bereich der Geisteswissenschaften. Und nur ein Bruchteil davon findet tatsächlich Gnade vor den Augen von Staats- und Geldmacht. Gerade im Bereich der Geisteswissenschaften ist es so. dass viele Abteilungen einfach drin liegen und überhaupt nicht gebraucht werden. Oder mal gebraucht werden, dann mal wieder nicht gebraucht werden. Ich als Pädagoge kann da ein Lied von singen. Zum Beispiel Begabungstheorien. Die liegen da drin, in diesem riesengroßen pädagogischen, also geisteswissenschaftlichen Fundus unter Abteilung Pädagogik. Ursprünglich hatten sie mal Konjunktur. Dann so Anfang der 60er Jahre, als in Deutschland eine Bildungskatastrophe ausgerufen wurde, wurden sie aus dem Verkehr gezogen, weil es hieß, ja, die Begabungstheorie, die passt nicht mehr zu dem, was wir eigentlich bildungspolitisch wollen. Denn wir wollen ja mehr aus den unteren Schichten in die Universitäten reinprügeln. Also heißt es nicht mehr, Begabung ist eine genetische Geschichte, die von vornherein determiniert, was geht und was nicht geht, sondern Begabung ist eine Sache von Begaben. Das hat so ungefähr 20, 25 Jahre angehalten. Dann ist die alte Begabungstheorie versunken und die neue war plötzlich akut und hat Bedeutung bekommen, bildungspolitische Bedeutung. Inzwischen ist es wieder umgekehrt, die moderne ist wieder verschwunden und die alten reaktionären, nativistischen, biologistischen Begabungstheorien, die haben wieder neue Konjunktur. So, der Schluss aus dem, was ich jetzt entwickelt habe, heißt, gerade dadurch, dass die Wissenschaft, dass der Wissenschaft von Staats- und Geldmacht nicht ihre Zwecke vorgeschrieben werden. Also gerade dadurch, dass die Wissenschaft von jeder besonderen staatlich bestimmten Zwecksetzung frei ist, gerade dadurch erfüllt sie im Kapitalismus ihre Aufgabe als allgemeines geistiges Dienstleistungsunternehmen. Sie produziert Erkenntnisse, die dann für Zwecke und Anliegen zur Verfügung stehen, die selbst der wissenschaftlichen Reflexion entzogen sind, die sich theoretischer Erkenntnis, vernünftiger argumentativer Untersuchung entziehen. Und so ist gerade mit der staatlichen Einrichtung, mit der Praxis von Freiheit, in dieser doppelten Bestimmung, Freiheit der Wissenschaft, ihre notwendige, affirmative, die Zwecke von Staats- und Geldmacht bestätigende Funktion erfüllt. Also, erstes Zwischenfazit. Sich auf Freiheit von Wissenschaft und Forschung gegen das Interesse der kapitalistischen Verwendung von Wissenschaftsresultaten zu berufen, ist falsch. Freiheit von Forschung und Lehre ist kein Schutz vor der Benutzung vernünftiger wissenschaftlicher Erkenntnisse aus dem Bereich von vor allen Dingen Naturwissenschaft, Schutz vor der Benutzung durch marktwirtschaftliche oder nationalstaatliche Interessen, sondern ist gerade die Form, in der dafür gesorgt wird, dass die Erkenntnisse produziert werden und die Form, in der sich Staats- und Geldmacht an dem so produzierten Fundus bedienen können. Diese Form der Dienstleistung ist staatlich organisiert und sie ist auch so gewollt. Der Staat ist es, der dieses Interesse an Wissenschaftsresultaten seinen eigenen eingeschlossen. Übrigens, es ist jetzt keine üble Polemik, wenn ich sage, das staatliche Interesse an Naturwissenschaft geht zunächst mal immer in Richtung Rüstung. Es ist leider so. Staat denkt zunächst mal daran, seine eigene Gewaltgrundlage nach innen und außen abzusichern. Es ist immer so. Das kann man belegen, da gibt es 1000 Untersuchungen drüber von ganz unverdächtigen Menschen, unverdächtigeren als ich es bin. Also, der Staat ist es, der dieses Interesse so bedient, dass er, um es mal anders zu formulieren, zugleich die Kapitalisten, die auf Naturwissenschaft als ihr Mittel angewiesen sind, mal ökonomisch formuliert von den Kosten des privaten Forschens befreit. Staat stellt dem Kapital die öffentlich, also staatlich organisiert und finanzierten Forschungsresultate als deren allgemeine Bedingung der Produktion für ihr wechselseitiges Konkurrieren zur Verfügung, verschafft ihnen damit die Wissenschaft als Mittel der Umsetzung in ihre konkreten Produkte und Produktionsmittel nach Maßgabe ihres Interesses, ihren Reichtum zu mehren, Reichtum in kapitalistischer Form. Die Umsetzung müssen sie schon selber leisten, die Betriebe, und das machen sie auch, das ist ein Bestandteil ihres Konkurrierens. So, Es gibt das immer keinen Zusammenhang dazwischen, dass die Wissenschaftler zwar frei forschen können und dass sie frei forschen können und dem, dass sie das nach ihrer Erkenntnis keine Hilfe haben. Zwingender Zusammenhang? Ich wollte ja gerade sagen, es gibt eben keinen Zusammenhang. Nein, der Zusammenhang ist in meinem Argument als Inhalt der zweiten Freiheit formuliert. Ich sage es nochmal so. Die erste Freiheit, ich kann auch gleich polemisch formulieren, ist die Verpflichtung auf nichts anderes. Auf rein inneruniversitäre Forschung. Diese Verpflichtung hat eine andere Seite. Diese Verpflichtung hat zur Kehrseite, dass sie sich von der eigentlich jedem Menschen, der über Gesellschaft nachdenkt, naheliegenden Konsequenz fernhalten müssen, nämlich zu fragen, was passiert eigentlich mit den Resultaten meiner Forschung? Ich ziehe mal ein Argument vor, was ich eigentlich ein bisschen später bringen wollte, was vielleicht noch zur Erhellung dieses Arguments beitragen kann. Diese zweite Freiheit, die schon weniger schön klingt, die Verpflichtung bedeutet, sich nicht in Anliegen von Geld und Staatsmacht einzumischen mit der Wissenschaft. Und das macht sie nicht. Wenn jemand ein Gegenbeispiel hat, soll er es nennen. Sich nicht einzumischen als Wissenschaft. Hat innerhalb der Wissenschaft sogar die inzwischen den Charakter eines ethischen Prinzips angenommen. Einer ethisch ausgelegten erkenntnistheoretischen Vorschrift, die jeder von Ihnen kennt. Wie muss Wissenschaft sein, damit sie anerkannt ist? Wertfrei. Wissenschaft muss wertfrei sein. Was heißt wertfrei? Ganz normal formuliert. Wertfrei heißt, ich habe mich als Wissenschaftler jeder Kritik von Anwendungszusammenhängen, von Zwecken, denen meine Forschung dienstbar wird, zu enthalten. Das ist der Inhalt von Wertfreiheit. Das gilt hierzulande als positives Prinzip und bestätigt nochmal das Argument. Ich komme nachher noch auf ein paar andere Argumente, die das weiter nochmal unterstützen. Erstmal ist der Schluss nur einfach. Die Verpflichtung per Freisetzung von Geld und anderen Sorgen auf das Tun, nur auf die reine Kopfarbeit, bedeutet zugleich, dass sie sich selbst fügen in eine Einrichtung, die sie erstmal abschottet von der Frage, sind eigentlich die Zwecke vernünftig, denen mein Wissen nachher dienstbar gemacht wird. Und das ist sehr prinzipiell. Wem jetzt einfällt, naja, Herr Rürup war doch ein Wissenschaftler, in der Hartz-Kommission sitzen welche drin. Die fünf Weisen sind doch anerkannte Wirtschaftsinstitute. Und immer gibt es einen Gutachterkrieg und so weiter. Wem das einfällt, dem fällt es an der richtigen Stelle ein. Aber als Gegenargument ist es nicht tauglich. Und das ist sofort unmittelbar klar. An der Zusammensetzung der Hartz- und Rürup-Kommission kann man es klar machen. Da war nicht Sachverstand wissenschaftlicher. Ich will gar nicht despektierlich über Herrn Rürup urteilen. Sondern das war eine Zusammensetzung von Interessengruppen, eine Kommission, die sich aus Interessengruppen zusammengesetzt hat. Die fünf Weisen, ja, die einigen sich auf ein Gutachten. Und was macht dann Herr Schröder und Herr Eichel damit? Vielen Dank, feuchten Händedruck. Wollen wir mal schauen, was die Wirtschaft dann zu dem Gutachten sagt. Und was die Wirtschaft sagt, heißt, was wir für diese Wirtschaft, für dieses Land und ihre Ökonomie für richtig halten. Dann wird es manchmal herangezogen, wenn es zur Politik passt, und wenn es zur Politik nicht passt, dann wird es halt entsprechend nicht in der Argumentation verwendet. Bei Gutachten ist es genauso, Sie wissen es, jede Partei hat ihre eigenen Wissenschaftler als Gutachten, ganze Stämme, das kann ja wohl irgendwie dann kein gutes Beispiel dafür sein, dass Wissenschaft über Zwecke urteilt und die Politik sich abhängig macht von der wissenschaftlichen Beurteilung politischer Zwecke. Nein, es ist genau umgekehrt. Die werden zur Legitimation politischer Zwecke herangezogen und zu sonst nichts. So, kommen wir zu heute. Studierende und Lehrende verweisen vollkommen zu Recht darauf, dass sich ein bisschen was geändert hat. Drittmitteldiktat heißt es, forschen kann man nur, wenn irgendwelche gesellschaftlichen Kräfte Geld geben. Von Privaten gleich unmittelbar gesponserte Hochschulforschung, ich habe es schon darauf verwiesen, Firmenlehrstühle gibt es inzwischen und so weiter und so fort. All das gilt, ich habe es gesagt, als Beleg für das Ende der Freiheit von Forschung und damit für den Beginn der Einvernahme der Wissenschaft für kapitalistische Interessen. Sie liegen falsch. So. Wenn heute Firmeninteressen bis in die universitären, also staatlichen Forschungseinrichtungen hineinspielen, dann handelt es sich nicht um die Abschaffung der Freiheit der Wissenschaft, sondern um eine aktuelle Spielart der Freiheit der Wissenschaft. Die Phänomene verweisen darauf, dass die staatlichen Betreiber der Hochschulen den Wissenschaftsbetrieb schon heute etwas neu als noch vor 50 Jahren betrachtet haben und zu dem Befund gekommen sind, dass sie sich eine bestimmte Sorte von Luxus in der Forschung nicht mehr leisten wollen. Der Staat stört sich heute daran, dass die Freiheit der Wissenschaft immer notwendigerweise einen Widerspruch einschließt. Der Widerspruch heißt, es ist dies die Form, in der Wissenschaft den gesellschaftlichen Interessen dienstbar gemacht wird, die Freiheit, aber zugleich bringt diese Form der Freiheit, der Verpflichtung auf denk nur dein Zeug, sehr viel wissenschaftliche Ergebnisse hervor, die außerhalb der Wissenschaftssphäre auf überhaupt kein Anwendungsinteresse stoßen. Heute hat der Staat, hängt ein bisschen damit zusammen, dass sich gerade im Bereich der Naturwissenschaft das Verhältnis von Grundlagenforschung zu Anwendungsforschung verschoben hat. Heute sagt der Staat dazu nicht, wir brauchen Grundlagenforschung und müssen uns von dem Gedanken verabschieden, bis irgendwann mal brauchbar ist, sondern sagt heute, das ist eine Verfehlung des universitären Zwecks, das merke ich an den Kosten. Wir müssen zusehen, dass im Fundus möglichst nur noch das landet, was tatsächlich gesellschaftlich, also von privaten und politischen Interessen verwendbar ist. Sonst handelt es sich um rausgeworfenes Geld und das können wir uns gerade jetzt nicht leisten. Deswegen ist es der Staat selbst, der vermehrt zulässt, dass der Standpunkt der kapitalistischen Brauchbarkeit, natürlich vor allen Dingen im Bereich der Naturwissenschaft, unmittelbar in die universitäre Forschung eingeht. Betriebe erteilen jetzt unmittelbar Aufträge, machen sich also nicht an den Resultaten erst zu schaffen, sondern bestimmen bereits den Zweck der Forschung von Anfang an mit, sponsern Institute, finanzieren Forschung über Drittmittel und so weiter. Dadurch hat sich natürlich etwas geändert. Ich behaupte nicht, ist alles gleich geblieben. Was sich geändert hat, ist, ich habe es eben gerade gesagt, der Zugriff staatlicher und marktwirtschaftlicher Einrichtungen aufs Wissen beginnt nicht erst dann, wenn die Resultate in dem großen Fundus drin sind, der allen zugänglich ist, sondern beginnen bereits unmittelbar in der Phase der staatlich organisierten Produktion. Das hat sich geändert. Das ist das Prinzip dessen, was sich geändert hat. Was sich nicht geändert hat, und darauf will ich auch mal verweisen, was sich dabei nicht geändert hat, das ist das Prinzip dieser einseitigen Durchlässigkeit zwischen Wissenschaftsbetrieb und Gesellschaft. Das Prinzip dieser einseitigen Durchlässigkeit jener Trennungsmauer zwischen gesellschaftlichen Zwecken und staatlicher Wissensproduktion. Staat und Wirtschaft bemächtigen sich der Resultate systematischer Wissensproduktion. Ihr Zugriff erfolgt sogar in zunehmendem Maße bereits an der Stätte der geistigen Produktion selber. Aber gerade dadurch bleibt die Mauer zwischen Hochschule und Gesellschaft in umgekehrter Richtung, also in Richtung eines möglichen Zugriffs wissenschaftlicher Erkenntnis auf gesellschaftliche Zwecke, unpassierbar. Die Dienstleistungsfunktion des staatlichen Wissenschaftsbetriebs wird heute vermehrt durch unmittelbaren Zugriff auf die Produktion erfüllt. Das Kapitalinteresse macht sich erkennbar bereits in der Universität. Aber in umgekehrter Richtung ist die Trennung keineswegs aufgehoben. Wissenschaftler dürfen nicht sozusagen im Gegenzug politische und ökonomische Interessen ihrerseits auf wissenschaftliche Vernunft untersuchen und darauf dringen, dass nach Maßgabe ihrer Urteile Politik geändert wird. Nein, nach dieser Richtung ist die Mauer nach wie vor und gerade durch den viel unmittelbareren und direkteren Angriff weiterhin dicht. Also das Wesentliche an den beiden Resultaten, die ich vorhin genannt habe, was Freiheit der Wissenschaft ausmacht, bleibt erhalten. Die Dienstleistungsfunktion des Wissenschaftsbetriebs für vorhandene gesellschaftliche Zwecke in Ökonomie und Politik, die bleibt erhalten. Und die Trennung des wissenschaftlichen Nachdenkens von diesen gesellschaftlichen Zwecken bleibt auch erhalten. Das ändert sich gerade nicht durch die Radikalisierung des Zugriffs auf die Forschung. Soweit die Widerlegung der Behauptung, heute sei erst so etwas wie ein kapitalistischer Zugriff. Nein, die Form des Zugriffs hat sich gewandelt, aber das Prinzip, was etabliert ist mit der Freiheit von Forschung und Lehre, ist in diesen beiden wichtigen Kriterien erhalten geblieben. So, jetzt gibt's eine merkwürdige Beobachtung. Jetzt kann man eine merkwürdige Beobachtung machen. Es kann sein, dass sie dem einen oder anderen von Ihnen jetzt schon durch den Kopf gegangen ist. Dieses einseitige Benutzungs-, Beeinflussungs- und Abhängigkeitsverhältnis. Wissenschaft leistet Dienste für vorausgesetzte, wissenschaftlich nicht geprüfte, mit Macht ausgestattete gesellschaftliche Interessen, gilt hierzulande von ganz wenigen Ausnahmen überhaupt nicht als Skandal. Im Bereich meiner Kollegen muss ich sagen, schon gleich überhaupt nicht. Das ist die Normalität des eingerichteten Verhältnisses von Wissenschaft und Universität. Dass das gerade nicht als Skandal gilt, was ich eben vorgeführt habe, als so wird Erkenntnis Zwecken zugeführt, die alles andere als menschenfreundlich sind. Warum das nicht als Skandal gilt, das hat mehrere Gründe. Und das will ich jetzt mal nicht prinzipiell machen, sondern das mache ich mal aktuell. Naja, der eine Grund ist der, dass in zunehmendem Maße Wissenschaft aus den gesellschaftlichen Bereichen nachgefragt wird. Da kommen Anträge an Wissenschaftsinstitute. Könnt ihr das mal für uns rausfinden? Und natürlich ist mit diesen Nachfragen auch die Finanzierung in Aussicht gestellt. Welches Institut sagt da nicht klasse? Das hebt nicht nur die Bedeutung, sondern vor allen Dingen die Möglichkeiten, die Forschungsmöglichkeiten ungemein, hat natürlich zur Voraussetzung, dass man weiterhin nur forscht, ohne sich um die Frage der Anwendung der Forschungsresultate Gedanken zu machen. Der zweite Punkt. In dieser heute unmittelbarer dienstbar gemachten Forschung tauchen die Zwecke, für die da im Bereich der Naturwissenschaft, jetzt bin ich vor allen Dingen der, geforscht wird, gar nicht auf. Die sind in der Forschung für sich gar nicht erkennbar. Ich habe mal vor einiger Zeit in den Hochglanzbroschüren vor allen Dingen der Bremer Universität geblättert, in der drin steht, was so alles geforscht wird, womit sie nach außen und nach innen angibt. Und in diesen Hochglanzheften, die sicherlich hier auch zu finden sind, da findet man zum Beispiel, da ist in Bremen ein neuer Sonderforschungsbereich mit DFG-Mitteln ausgestattet, eingerichtet worden im Bereich der Produktionstechnik. Und die haben sich der Frage, das Institut hat sich der Frage gewidmet, ich zitiere, wie man das Problem der Verformung von Metallen bei hoher Beanspruchung, Verformung von Metallen bei hoher Beanspruchung, das heißt ingenieurwissenschaftlich Verzug, habe ich mir sagen lassen, lösen kann. Naja, das forschen die halt. Klasse. Metall nimmt die Brücke irgendwo aus Metall. Wird hohen Belastungen ausgesetzt. Und wenn sie sich dann verformt, ist blöd. Ist blöd. Also forscht man, wie man das verhindern kann. durch entsprechende Legierungen oder durch entsprechende statische Geschichten und so weiter. Klasse. Schöne Erfindung. Der Erfindung selbst. Wir haben was rausgekriegt, wie man diesen Verzug reduzieren kann. Also wie man das Zeug so hinkriegt, dass auf die Metallkonstruktion wirkende Kräfte sie nicht verformen. Das haben sie rausgekriegt. Welchen Zwecken das jetzt dienstbar gemacht wird, steckt in der Forschung überhaupt nicht drin. Die Forscher, das schreiben seitenweise hin, wie sie vorgehen, was sie machen, was sie für Experimentreihen veranstaltet hatten, um dieses Problem zu lösen. Es sieht man in der Tat der Forschung nicht an, dass es mehr um mehr geht, als um ein technisches Problem zu lösen. Dass es immer sofort darum geht, dass kaum ist die Sache gelöst, das technische oder technologische Problem gelöst, sich die Frage stellt, wer übernimmt es jetzt, das tatsächlich als neue Brücke zu konstruieren? Weil die Frage, wer immer sofort heißt, welches Hochbau- oder Tiefbauunternehmen macht's? Oder der Staat schreibt was aus. Ja, für wen denn? Für Großunternehmen, die Brücken bauen. Da haben wir wieder dasselbe. Und die entscheiden sich, wir machen es dann, wenn der Auftrag sich für uns lohnt. Und nicht deswegen, weil die was Tolles rausgefunden haben über Reduzierung von Metallverformung bei großen, bei stark wirkenden Kräften. Wir sind wieder bei dem Zeug. Der Wissenschaftler, dem kann es so vorkommen, als würde tatsächlich die Welt nur regiert von seinen von seinem Anliegen, Probleme zu lösen, technische Probleme zu lösen. Er kann sich einbilden, dass diese technischen Probleme der Witz der ganzen Sache sind, weil er wirklich nichts anderes macht. Die Verwendung selbst, die Kalkulation, ob es sich lohnt, ein Geschäft daraus zu machen, für wen es sich lohnt, liegt ja auch nicht in seiner Regie. In diesem Beispiel, was ich da gerade gelesen habe, ich habe mich dann doch entschlossen, den ganzen 5-seitigen Artikel in der Broschüre zu Ende zu lesen. Da habe ich dann doch was gefunden. Da stand zum Beispiel drin, dieser Verzug macht eine kostenintensive Nachbearbeitung erforderlich, die die Wirtschaftlichkeit der Produktion in Frage stellt. Ja, da haben sie es selbst hingeschrieben. Es gilt ein anderer Zweck, als nur der Zweck, ein technisches Problem zu lösen, wo die Lösung tatsächlich auch eine hilfreiche, für Menschen hilfreiche Sache sein kann. Immer unter zusammengebrochenen Brücken liegen, ist doch nicht schön. Nein, wird gleich gesagt, das soll dazu dienen, die Wirtschaftlichkeit der Produktion herzustellen. Und um jeden Zweifel daran auszuräumen, dass dem Kapital Kosten erspart werden sollen, wird gleich die Liste der Auftraggeber ganz unten in der Fußnote angeführt, diesen Forschungsauftrag finanzieren. Das ist Krupp, Buderus und Kugelfischer. So, einfach so, steht so drin, 68, 69, 70, wären da gleich 3 Institutsbesetzungen fällig gewesen. Warum ich das anführe, ist, neben den ersten beiden Gründen, warum dieses Verhältnis, diese Separierung von wissenschaftlichem Nachdenken, von den vorausgesetzten gesellschaftlichen Zwecken, den Wissenschaftlern kein Problem ist. Neben den ersten beiden. Sie werden nachgefragt, in der Forschung selbst sind die Zwecke gar nicht enthalten. Bekommt jetzt ein drittes Argument, das heißt, die finden die Zwecke in Ordnung. Die finden es in Ordnung, dass man damit Kosten minimiert von Betrieben. Sie finden es in Ordnung, dass das Ganze nur dann Wirklichkeit wird, gesellschaftliche Praxis wird, wenn es sich einer Profitkalkulation unterwirft. Und ich muss leider sagen, ich habe keine Erhebung gemacht. So wie ich meine Kollegen kenne, sind die meisten bei diesem Punkt 3 inzwischen angelangt. Nur gelegentlich, jetzt komme ich zu den Ausnahmen, nur gelegentlich stößt dem einen oder anderen von Ihnen dann doch Ihre Dienstleisterfunktion, die Sie gerade abtrennt von der wissenschaftlichen Prüfung der Zwecke, für die Ihre wissenschaftlichen Resultate taugen, sollen, negativ auf. Nur wenn Sie zum Beispiel entdecken, dass um einige weitere Forschungsvorhaben der Universität Bremen zu nehmen, dass neben der Verringerung der Verzüge, neben der Entwicklung von Laser-Lichtemittern für den blauen Spektralbereich und neben der Entwicklung extrem haltbaren und umweltfreundlicher Perlmuttbeschichtung von Schiffsrümpfen und so weiter und so fort, dass diese Forschung dann plötzlich, na, wie hat Heinrich Heine gesagt, für ziemlich viel Erschießliches benutzt wird. Wenn Sie herausfinden, dass die Laserlichtemitter für den blauen Spektralbereich wunderbar benutzt werden können, damit Fluggeschosse Radar unterlaufen können und ungestört ganz viele Menschen umbringen können, dass die Verringerung der Verzüge auf einmal ihnen wieder auftaucht, bei der Frage, wie kriegt man wüstentaugliche Panzer hin? Und dass sie auf einmal feststellen, dass die Perlmuttbeschichtung, die umweltfreundliche, zuallererst bei deutschen Fregatten ausprobiert wird. Dann kriegen sie plötzlich ein Gewissen. Oder einige von ihnen. Kriegen sie ein Gewissen. Und dann geht es so zu, der berühmte Oppenheimer-Effekt ist es, dass sie sich dann sagen, manchmal auch noch öffentlich, um Gottes Willen, das habe ich noch nicht gewollt. Das habe ich nicht gewollt. Ja, dafür ist so eine Einrichtung wie das Gewissen da. Und diese Formulierung, das habe ich nicht gewollt, die sollte man nicht so stehen lassen. Die sollte man nicht als dieses Bekenntnis so stehen lassen. Denn erstens ist dieses, das habe ich nicht gewollt, ist ja gerade das Eingeständnis, dass die Produktion der Erkenntnis von der gesellschaftlichen Verwendung abgetrennt ist. Sie haben es, sprechen Sie ja damit selber aus, eben gerade nicht in der Hand, was mit den Resultaten Ihrer Forschung geschieht, zu welchen Zwecken sie angewandt wird, welcher Kalkulation sie unterliegt, welcher ökonomischen, politischen oder militärischen Kalkulation. Davon redet dieser Herr Oppenheimer und alle Nachkommen. Das habe ich nicht gewollt, heißt, ich habe keine Möglichkeit gehabt, die Anwendung zu bestimmen. Ich bin von der Anwendung getrennt. Deswegen sollte man ihm das auch nicht durchgehen lassen. Übrigens lustig ist, Sie kennen vielleicht diese berühmte Oppenheimer Geschichte. Da wird als Literatur, in der Literatur nur eine Frage gewälzt. Wie hält der Wissenschaftler das aus? Geht nur um die Frage. Nur eine psychologische Frage, wie hält der Wissenschaftler? Welche Gewissensqualen, wie geht er damit um und so weiter? Die Frage, was eigentlich die gesellschaftliche Grundlage dieser Drangsal ist, die ich ihm nicht abnehme, für die ich ihn nicht bemitleide, ist nicht die Frage. Dass die Grundlage der ganzen Sache in der Tat ist, dass die Wissenschaft hier Massenproduktion ist, aber die Wissenschaftler von jeder Verwendung, von jeder Überprüfung der Verwendung der Resultate ausgeschlossen sind. Außerdem muss man auch sagen, fällt den Wissenschaftlern, regt sich das Gewissen der Wissenschaftler immer nur dann, wenn ihr Zeug ein Massensterben mit auslöst. Hiroshima war die erste Geschichte. Dann regt sich's. Es regt sich merkwürdigerweise nicht, wenn ihr Zeug, die Resultate ihrer naturwissenschaftlichen Erkenntnis, eingesetzt werden in der ganz normalen kapitalistischen Produktion, die dem Ziel folgt, Profit in der Konkurrenz, andere fertig machen und so weiter. Da regt sich's nicht, obwohl da auch eine ganze Menge an Armut und Elend und Gesundheitsruinierung anfällt, das stört sie nicht. Da müssen schon Leichen sein, Leichen größeren Stil anfangen, dann regt sich ihr Gewissen. Dass mit ihren Forschungen rationalisiert wird und dass hierzulande im Kapitalismus Rationalisierung nicht etwa heißt, hurra, es ist möglich, ein Produkt mit weniger Arbeit herzustellen, also haben wir mehr Freizeit, sondern es immer heißt, Leute werden entlassen und stehen ohne Geld auf der Straße. Muss sie ja nicht stören. Leichen sind es ja noch nicht. Allenfalls, wenn mal ein Schaden anfällt, der tatsächlich als ungewollter gesellschaftlicher Kollateralschaden den deutschen Wald kaputt macht, die deutschen Flüsse kaputt macht, ein Angriff auf die Volksgesundheit ist. Volksgesundheit heißt nicht, Menschen gehen kaputt. Volksgesundheit heißt, Menschen gehen in einem Umfang kaputt, dass die Brauchbarkeit des Staatsvolks in Gefahr ist. Das ist der Maßstab, Volksgesundheit und sonst nichts. Die Mack-Werte bei Atomkraftwerken sind genau darauf. Da sterben an den Kontaminationen der Kernkraftwerke sterben pro Jahr mal hochgeschätzt 25.000 Leute. Das kann das Volk lässig vertragen. Das stört doch nicht die Volksgesundheit. Aber wenn auf einmal so ein Ding hochgeht und der gesamte norddeutsche Raum unbrauchbar wird, das mögen Sie nicht so gerne, ja, dann wird plötzlich eine neue Forschung. Dann wird plötzlich eine neue Forschung gemacht, die jetzt diesen kapitalistisch unerwünschten Zweck korrigieren soll. Und auch die Resultate, die dabei rauskommen, die werden auch wiederum nur eingesetzt, wenn sich daraus ein neues Geschäft machen lässt. Das neueste Geschäft, was übrigens E.ON an Land gezogen hat, wo es sich weltweit als neuer Monopolist aufbaut, ist, wir sind die Besten im Abbauen von Kernkraftwerken. Würgassen haben wir angefangen, jetzt fangen wir mit Stade an. Wir kriegen es hin, den ganzen Dreck so zu sortieren, dass pro Kernkraftwerk nur 5 Tonnen radioaktiven Mülls, der folgende Mack-Werte nicht überschreitet, verklappt werden muss. So kann man es auch machen. So. In der Regel hat man aber, komme ich zurück zur Frage, warum ist das alles kein Skandal? Als Wissenschaftler gar nichts gewusst davon. Man hat es auch gar nicht gewollt, etwas zu wissen. Man hat es gar nicht wissen wollen, weil man sich längst, wie ich vorhin schon in der Antwort auf ihn gesagt habe, längst diesen Skandal der Trennung als ein positives Prinzip von Wissenschaft, nämlich das der Wertfreiheit, zurechtgelegt hat. Wertfreiheit soll es sein, das heißt frei von jeder Bewertung der Zwecke, die außerhalb des Wissenschaftsbereichs in der Gesellschaft herrschen und denen meine Forschung dienstbar ist. Deswegen, mein letzter Teil, deswegen wird innerhalb des Wissenschaftsbetriebes auch sehr aufgepasst, dass mit der Freiheit von Forschung und Lehre kein Missbrauch getrieben wird. Aber aufpassen, was ist denn jetzt der Logik der Freiheit von Forschung zufolge Missbrauch? Ich will zwei Beispiele, auch wiederum aus Bremen zitieren. Die fallen unter Missbrauch der Freiheit. Da gab es in Bremen eine Wissenschaftlerin, die hat sich der Frage angenommen, warum im Umkreis des Kernkraftwerks Krümmel so viele Kinder an Leukämie sterben. Sie hat, das war erst noch ganz simpel, das kann irgendwie nicht, das kann kein Zufall sein. Hier Emissionen von radioaktivem Material, sogar Plutonium war im Spiel, und hier Leukämieerkrankungen. Als sie es genauer geforscht, hat herausgefunden, in der Tat, wir behaupten, dass da einen Zusammenhang gibt. Was hat sie nicht gemacht? Sie hat diese Forschungsergebnisse nicht in einem Kongress mit konkurrierenden wissenschaftlichen Meinungen zur Debatte gestellt. Sie hat die Expertise auch nicht dem Betreiber von Krümmel gesagt. Hier, das haben wir herausgefunden, macht damit mal was. Auch nicht dem politischen Verantwortern, also dem Wirtschaftsministerium in Schleswig-Holstein gegeben. Sagt, das haben wir gemacht, jetzt kümmert euch mal drum. Sondern sie hat sich eingemischt. Sie ist mit dieser Expertise vor Ort gegangen und hat die dörfliche Bevölkerung aufgehetzt. Und gesagt, hier, wir sagen euch mal, was da los ist. Das stimmt nicht, was die Betreiber euch sagen. Das ist halt vom letzten Krieg noch oder von was weiß ich, von überfliegenden Fliegern, die da irgendwelche Kerosinsachen ablassen oder sonst was da alles im Gespräch war. Nein, das kommt daher. Und die vertuschen das ganz absichtlich. weil ihre Profitkalkulation diese krebstoten Kinder mit im Kalkül hat. Die sind nämlich in den Mack-Werten mit drin. Und da hat sie die Leute, hat das Institut die Leute aufgehetzt und ist in die Öffentlichkeit gegangen, natürlich mit eigenen Publikationen, mit Flugbildern und so weiter. Und daraufhin ist hier von der Universität gesagt worden, das ist wissenschaftlich nicht haltbar, das ist ein Missbrauch der ethischen Grundprinzipien von Wissenschaft. Wie das im Einzelnen ausgegangen ist, will ich nicht weiter erzählen. Die Frau Schmitz-Feuerhake ist ihr Institut losgeworden. Sie selber hat sich früh pensionieren lassen. Inzwischen sind ihre Sachen längst bestätigt worden. Konsequenzen sind nicht gezogen worden. So. Das ist ein Beispiel. Mit den Ergebnissen tatsächlich sich in gesellschaftliche Praxis einzumischen. Die Ergebnisse zu nehmen, um zu sagen, da stimmt was ganz, ganz grundsätzlich nicht. Und das lassen wir uns nicht verbieten, das in aller Öffentlichkeit und gerade auch bei den Betroffenen zu sagen, war Missbrauch dieser Freiheit von Forschung und Lehre, wie sie konstitutiv ist für den Wissenschaftsbetrieb im Kapitalismus. Ich bringe noch ein zweites Beispiel, das betrifft mich selber. Ich muss gleich dazu sagen, das ist völlig anders dimensioniert als diese Studie, die das Kernkraftwerk Krümmel betrifft, völlig anders dimensioniert, nicht auch nicht im Bereich der Naturwissenschaft, sondern im Bereich der Geisteswissenschaft. Ich sage es mal da, weil es gerade im letzten Semester ein bisschen bei uns da oben Wirbel gemacht hat. Ich habe ein Buch über den Fall Erfurt geschrieben. Das liegt da vorne auch, glaube ich. Zum Beispiel Erfurt. Da habe ich exemplarisch gesagt, woran das liegt, was da passiert ist. Und habe gesagt, das ist ein Produkt jener Erziehungseinrichtungen, die hierzulande das Monopol auf die Kindererziehung haben. Dann habe ich nachgewiesen. So. Jetzt habe ich bin ich mit dieser Erkenntnis auch nicht auf einen Jugendgewaltkongress veranstaltet von Herrn Heidmeier, auf wem auch immer, gegangen und habe gesagt, ich stelle es mal vor und dann war es das. Sondern ich habe es vor Schülern, vor Lehrern, vor Eltern, vor Studenten, soweit ich nur konnte, erzählt und auch aus meiner Meinung kein Hehl gemacht, dass diese Sorte Schülergewalt konstitutiv ist für die, die hängt notwendig an der Erziehung, wie sie hier läuft, hängt notwendig mit der Erziehung, wie sie hier läuft, zusammen. Ich habe also keinen Hehl daraus gemacht. Meine Forschung führt notwendigerweise zur Kritik der Zwecke, die hier die Erziehung bestimmen. Und ich lasse es mir nicht verbieten, mich darin auch einzumischen. Das Resultat war, dass ich es von der Universität schriftlich bekommen habe, dass diese Publikation dem Ansehen und der Reputation der Universität schadet. Die Konsequenzen waren für mich nicht fürchterlich groß. Es ist normalerweise üblich, dass die Publikationen von Universitätshochschullehrern vorgestellt werden in den universitären Wissenschaftsverteiler. Die haben sich geweigert. Ich sagte, machen wir nicht. Das ist Missbrauch der Freiheit. Das gehört sich nicht. So, zwei Beispiele. Wohlgemerkt, diese beiden Beispiele, völlig unterschiedlich dimensioniert. Ich will mich auch nicht im Entferntesten auf eine Augenhöhe mit der Frau Schmitz-Feuerhake begeben, stehen für Missbrauch der Freiheit. Wissenschaftler haben ihre Forschung eben den Betreibern von AKWs zugänglich zu machen oder den politisch Verantwortlichen zugänglich zu machen, aber doch nicht ihren Zweck anzugreifen und nicht die Bevölkerung gegen das AKW und die Zwecke, die dort verkörpert sind, aufzuhetzen. Dieser Missbrauch ist eben gerade das in dem Fall ziemlich singuläre und aus der Mode gekommene Ignorieren jener Mauer, die zwischen Wissenschaftsproduktion und Gesellschaft errichtet ist, die durchlässig nur von einer Seite sein darf, deren Durchlässigkeit von der anderen Seite verboten ist und als Missbrauch der Freiheit, Freiheit heißt gerade Enthaltsamkeit davon, charakterisiert ist. Übrigens, Schlussbemerkung von mir dazu, da mache ich erstmal Pause oder Schluss. Ich kann, wenn gewünscht wird, kann ich noch über die anderen Abteilungen gleiches Recht auf Bildung, freie Wahl des Berufs, Chancengleichheit auch noch was sagen, aber ich mache erstmal hier jetzt eine Zäsur. Die Fußnote, die ich jetzt am Schluss noch anhängen möchte, betrifft den Begriff Freiheit in dieser, der bürgerlichen Gesellschaft überhaupt. Was ich jetzt an der Einrichtung und der Praxis der Freiheit von Forschung und Wissenschaft erzählt habe, meine ich, und ich mache mich anheischig, es nachweisen zu können, gilt für alle hierzulande eingerichteten Freiheiten. Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Demonstrationsfreiheit und so weiter. Meine Behauptung ist, die sind alle nichts anderes als staatliche Erlaubnisse, die deswegen auch staatlichen Zwecken dienen und deren Grenzen, wenn ich etwas erlaube, kann ich es auch wieder verbieten, deren Grenzen sich auch aus der Logik dieses staatlichen Interesses ergeben. Übrigens weiß man das, ne? Meinungsfreiheit. Kaum hat so ein junger Spund mal was begriffen von der Gesellschaft und sagt, also, das finde ich gar nicht gut, ich darf zwar meine Meinung sagen, aber wenn ich sage, es ist nicht nur meine Meinung, sondern ich möchte da jetzt auch eine Konsequenz sehen, dann heißt es, nein, das ist ja bloß deine Meinung. Die Konsequenzen sind nicht erlaubt. Wenn er das sagt und sagt, dann pfeife ich auf die Meinungsfreiheit, dann hat er was gemacht? Dann hat er eine Meinung geäußert, die die Grenzen der Meinungsfreiheit sprengt. Die Kritiker, das kennt man, Richard von Weizsäcker, die Kritiker der Meinungsfreiheit sind nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt. Und so weiter. Zu welchem Zweck gerade die Meinungsfreiheit eingerichtet wird, was da das Funktionale daran ist, sage ich nicht, aber man kann sich, glaube ich, zusammenreimen nach dem, was ich über die Wissenschaftsfreiheit gesagt habe. So, jetzt mache ich erstmal hier Schluss, können wir darüber streiten. Und wenn dann noch gewünscht wird, kann ich noch ein paar Sachen, ein paar Urteile sagen über dieses gleiche Recht auf Bildung für alle, freie Wahl des Berufs und so weiter. Erstmal jetzt hier Debatte, sofern Einwände, Nachfragen, Kritik. Ich frage erstmal ihn. Ist das geklärt oder nicht geklärt? Nicht 100%. Wie viel Prozent ist das? 70. Das reicht nicht. Also nochmal. Wo hakst du? Oder wo gibt es nur einmal? Ich sehe noch nicht, dass es zwei Seiten einer Medaille sind. Die Beispiele, die ich eben am Schluss genannt habe, Missbrauch, die beiden Missbrauchsbeispiele, lassen sich an jeder Universität wahrscheinlich andere finden. Da haben es welche gewagt, früher mehr als jetzt, die Mauer von Seiten der Universität zu durchstoßen und zu sagen, nein, diese Beschränkung, die da in dem Postulat der Wertfreiheit ganz wissenschaftsintern als ethische Maxime des Erkenntnisprozesses formuliert wird, lassen wir nicht gelten für uns. Das sehen wir gar nicht ein. Steht dafür, dass diese zweite Seite natürlich nur funktioniert, dieser Verzicht auf die Prüfung der gesellschaftlichen Zwecke, denen Wissen dienstbar gemacht werden, auf ihre Vernunft, dass die nur funktioniert, wenn sie Wissenschaftler auch machen. Das ist nicht wie eine tatsächliche Mauer, wie ein tatsächliches Gefängnis. Die Mauer ist ein Bild. Und ich habe deswegen diese Seite, dieses Kapitelchen dazwischen geschaltet und gesagt, es ist doch, wenn man 10 Minuten drüber nachdenkt, wird der Skandal offensichtlich, der das Prinzip der Wissenschaftsproduktion in dieser Gesellschaft ist. Warum gilt es nicht als Skandal? Was sind die Touren der Selbstverpflichtung? Diese Durchlässigkeit der Mauer nicht zu fordern oder selbst zu praktizieren. Das muss man dazu denken, damit man sich nicht ein falsches Bild macht. Aber das logische Argument heißt, Das ist ja die Art und Weise, wie es praktisch durchgesetzt wird. Geht nicht ohne die Entscheidung der Wissenschaftler, es genauso zu machen, sich dem zu unterwerfen. Das logische Argument ist nach wie vor das erste, und das heißt, die Freiheit als die Verpflichtung zur Forschung, nur das zu machen, das soll euren ganzen Kopf ausfüllen. Von morgens bis abends in eurem Institut, in Forschung und Lehre, heißt, das andere geht euch nichts an. Ganz simpel. Wichtig ist nur, sich dazu zu denken, wie geht's denn? Warum lassen sich denn das gefallen? Ja, da habe ich auch was zu gesagt. Bitte dahin. Ihr scheint die Modelle ein bisschen statisch zu sein. Ich glaube nicht an so eine Mauer, die auch noch durchlässig ist in einer Wissenschaftsproduktion, die dann von Kapital oder Staatsinteressen in irgendeiner Form nutzbar gemacht werden, sondern mir scheint es, und das scheint mir auch an den beiden Beispielen nicht deutlich zu werden, eher so zu sein, dass Wissenschaftsproduktion durchaus wertorientiert ist und erst dann ein Problem auftaucht, und dann wird das Skandal eigentlich auch deutlich, wenn diese Wissensproduktion an den Grundfesten des Systems, in dem wir leben, und das ist eine Marktwirtschaft, nennt es Kapitalismus, dass dann sozusagen die Intervention kommt, die dann Wissenschaftsfreiheit in Anführungszeichen einschränken möchte. Also ein Beispiel vielleicht, also ich beschäftige mich zurzeit mit der Kooperation von Gewerkschaften und Hochschulen, und wenn man sich die Schriften der 70er Jahre anschaut, in der dann Kooperationen von Universitäten mit Gewerkschaften gerade von konservativer Seite, von Lehrern interessiert worden ist, gerade mit dem Argument von Freiheit von Wissenschaft und Lehre, dann scheint mir das sehr deutlich zu werden, dass das statische Modell der Nutzbarmachung nicht der Fall ist, sondern dass es eher das Problem ist, dass Wissenschaft sozusagen innerhalb des Systems Wissen produziert und erst dann, wenn Wissen jenseits der Kapitalinteressen produziert wird, das eigentliche Problem dann aufdeutet. Ihr Gedanke passt in mein, Anführungszeichen, statisches Modell wunderbar rein. Es ist sogar schon drin. Sie haben einen Gedanken ausformuliert, den ich in der Tat nur als Nebensatz gebracht habe. Da bin ich dankbar. Ich stimme dem voll zu. Mit einer kleinen Differenz, aber ich weiß nicht, ob wir uns nicht über die auch noch einigen können. Das Prinzip der Wertfreiheit ist sachlich in der Tat erstmal. Ich forsche streng an dem Forschungsgegenstand und kümmere mich nicht um die Anwendungsfragen. Und jetzt haben Sie gesagt, und da stimme ich Ihnen voll zu, gerade das ist die Parteilichkeit der Wissenschaft. Gerade, dass sie sich nicht darum kümmert, was damit passiert, sondern es anderen überlässt. Gerade darin liegt ihre Parteilichkeit und ihre affirmative Funktion. Gebe ich Ihnen voll recht, genau so ist es. Und es geht manchmal, deswegen war dieser Punkt 3 waren hier in der Liste, warum geht es nicht als Skandal? Das ist heute sogar ganz offen Parteilichkeit bei vielen. Die erklären sich selbst politisch zu ihrer Sache und sagen, klar wollen wir Kosten minimieren. Na klar wollen wir dafür sorgen, dass deutscher Standort vorangetrieben wird. Also selbst diese Schamgrenze, die es früher noch gab, die ist heute im Bereich der Naturwissenschaft längst überschritten worden. Und dann ist die affirmative Funktion der Wissenschaft auch noch richtig ausgesprochen, dann ist sie wirklich mit Händen zu greifen. Das Problem ist immer, die Leute davon zu überzeugen, dass sie gerade dann auch praktische Wirklichkeit wird. Wenn die sagen, nein, wir forschen nicht für die Profite der Kapitale. Natürlich forschen sie nicht für die Profite der Kapitale, sondern sie wollen rauskriegen, wie man den Verzug reduzieren kann. Das forschen sie. Und dann wundern sie sich immer, wenn, wie gesagt, die Panzer der Amis wüstentauglich gemacht werden mit ihren Forschungsergebnissen. Also da stimme ich Ihnen voll zu, genau so ist es. Nochmal eine andere Sache. Als ich in der Universität Bremen angefangen habe. Das, Sie werden vielleicht wissen, die galt früher mal als rote Kaderschmiede, das ist fürchterlich übertrieben, macht aber nichts. Ist immer übertrieben gewesen, hat nie gestimmt. Da gab es schon eine Reihe von Hochschullehrern, die haben gesagt, ich nehme mal meinen Bereich, der Bereich der Erziehungswissenschaft, die haben gesagt, nee, das machen wir nicht. Die Studenten auszubilden, damit sie funktionieren in der Schule, so wie sie ist, da sehen wir nicht als unsere Aufgabe an. Sondern wir sagen, wir möchten, dass sie tauglich werden, unsere Kritik an der Schule erstens einzusehen und dann in der Schule umzusetzen. Das war schon ein Anspruch, der darauf zielte, nein, diese Mauer lassen wir uns nicht gefallen. Da wird schwer von der anderen Seite, werden Löcher gebohrt. Die Löcher sind gebohrt worden, aber ich muss Ihnen nicht sagen, wo die Lochgrenze war. Die Lochgrenze war genau Schulverwaltung. Als dann die Unterrichtseinheiten der Lehrerstudenten von der Schulbürokratie geprüft wurden, hieß es, nein, nicht, dem auch nicht, dem auch nicht. Ich habe zu Hause noch ein wunderschönes Schreiben liegen von irgendeinem Unterschaden des Bildungssenats, der gesagt hat, diese Unterrichtseinheit, die Sie mit den Studenten dort machen wollen, verstößt gegen die Verfassung des Landes Bremen. Habe ich schriftlich. Habe ich mir eingerahmt. Und wer sich da durchgesetzt hat, das ist leider überhaupt keine Frage. Also, Mauer sollte nicht heißen, da geht nichts, sondern Mauer soll heißen, das soll man sich weder als Student noch als Hochschullehrer gefallen lassen, was damit Freiheit der Wissenschaft reklamiert wird. So will ich es verstanden wissen. Sind wir jetzt bei 80%? Ja, weiter. Mich würde interessieren, ob die Form von Freiheit, die Sie beschreiben, im Hochschulrahmengesetz so tatsächlich festgeschrieben ist oder ob das eine Beobachtung ist, die Sie aus der Realität ziehen. Ich habe sie aus beiden. Sie ist natürlich nicht im Hochschulrahmengesetz so festgeschrieben, dass da sozusagen mein Text in Paragraphen gefasst wäre. Dann würde das ja zugleich die Kritik des Wissenschaftsbetriebes sein. Nein, es steht dort anders. Es steht dort zum Beispiel drin, als zunehmende Trennung der Forschung von der Lehre. Das ist zum Beispiel ein Bereich. Wissenschaftler, die zugleich forschen und lehren, die sind für die Entwicklung des Wissenschaftsbetriebes untauglich, weil nicht deswegen, weil sie zwei Sachen auf einmal nicht leisten können, sondern weil sie als Forscher sich ganz der Aufgabe widmen sollen, die ihnen in ihren jeweiligen Instituten gestellt wird und die als in ihrer Lehre einer ganz anderen Aufgabe, nämlich das gleiche Recht auf Bildung für alle zu verwirklichen, sage ich jetzt mal polemisch. Also einfach dadurch, dass Aufgaben festgeschrieben werden, was ist zu tun, dass es nebenbei, neben dem Hochschulrahmengesetz, von der Deutschen Forschungsgemeinschaft eine Ethikkommission gibt, die prüft, welche Forschungsvorhaben ethischen Prinzipien entsprechen, Wertfreiheitsprinzip. Dadurch, dass heutzutage, auch das steht so nicht drin im Hochschulrahmengesetz, obwohl es Paragraphen gibt, die da drin stehen, jede Forschung sich praktisch selbst um ihre Finanzierung kümmern muss. Das heißt, wes Brot ich fress, des und so weiter, das kennen Sie. Nein, wes und so, ja, ist schon klar. Also, jene Abteilung des Hochschulrahmengesetzes, die Sie nicht lesen, weil da geht es nicht um die Studierenden, sondern geht es um Verwaltung und Finanzierung, in denen drin steht, welche Rolle Drittmittelforschung hat, welche Autonomie die Hochschule in Sachen Gelder hat, sind alles Hinweise darauf, es muss heute jeder, der forschen will, erstens von der Lehre entbunden werden, weil er muss sich neben der Forschung auch noch um das Heranholen von Sponsoren kümmern. Steht dafür, die Forschung hat diese Dienstleistungsfunktion zu erfüllen und wer sich darum kümmert, hat dieses Prinzip der Freiheit von Forschung und Lehre erfüllt, der kümmert sich nämlich nur darum, diesem Forschungsinteresse dienstbar zu sein. Der wird nicht hingehen und sagen, hallo Herr Siemens oder Frau Siemens, Sie wollen von mir, dass ich Folgendes rausfinde, oder bei Daimler-Benz gab es neulich mal einen kleinen Eklat, da ging es um Veränderung der Produktionsabläufe und da hat ein Lehrbeauftragter gesagt, nein, das mache ich nicht. Ich weiß ja, wozu das taugt. Bandgeschwindigkeit höher stellen, einfach dadurch, dass bestimmte Produktionsabläufe verdichtet worden sind. Da hat der Professor gesagt, das geht nicht, dann können wir nicht zusammenarbeiten, sonst, das ist der Auftrag, sonst kriegen wir kein Geld. Also wenn Sie sich vorhin die Verwaltungs- und Finanzierungsvorschriften des Hochschulrahmengesetzes anschauen, da steht sehr explizit drin, man kann es aber auch von hinten raus kriegen. Pardon, noch eine Nachfrage dazu. Ja, bitte. Ich erinnere mich an eine Passage aus dem Hochschulrahmengesetz, wo genau drinsteht, dass die Erkenntnisse der Forschung publik gemacht werden sollen, ja, dass die Hochschulen dazu verpflichtet sind, die Inhalte und die Ergebnisse der Forschung zu veröffentlichen. Das ist aber nicht nur im neuen Hochschulrahmengesetz, das ist eine alte Geschichte. Das steht in jedem Hochschulgesetz drin, dass die Ergebnisse veröffentlicht werden sollen. Das ist das, was ich über den Fundus vorhin gesagt habe. Da kommen Sie rein und dann stehen Sie jedermann zur Verfügung. Wie gesagt, uns, wir können sie uns auch angucken. Wir können uns auch diese neuen Formeln, wie man den Verzug reduziert, angucken. Aber wer bedient sich, wer kann seine Zwecke daraus bedienen? Nur diejenigen, die über die entsprechende Geld- oder, und oder Staatsmacht verfügen. Aber das Beispiel ist voll in Ordnung, trifft genau das. Frage in den ganz anderen Bereich, also in die Richtung internationaler Verbreitung, was bringt denn auch internationale Verbreitung? Und zwar aus meiner Perspektive, es ist halt, ich arbeite in einem gesellschaftsrelevanten Thema in Mexiko und habe deswegen mit mexikanischen Universitäten zu tun. Und ich finde es hier deshalb interessant, die haben, ist diese Trennung zwischen Gesellschaft und akademischen Diskurs nicht so strikt, da zum Beispiel in diesen gesellschaftlichen Fächern oft ein Maß der erst nach einer dreijährigen Berufspraxis angetreten werden kann. Ich will es jetzt gar nicht positiver und negativer vergleichen, nur ich denke, sowas hat auch Konsequenzen einfach oder Auswirkungen auf die Forschung selber. Also wenn diejenigen, die forschen, auch schon mal andere Lebenserfahrungen hatten. Meine Frage an Sie, gibt es da internationale Vergleiche, beziehungsweise, also dafür interessiere ich mich, beziehungsweise halte ich es da auch für sinnvoll, solche Überlegungen anzustellen? Es gibt sicher solche Vergleiche, aber ich kenne sie nicht, weil mein Schwerpunkt ein bisschen woanders liegt. Aber ich will zu Ihrem Argument was sagen. Ich habe Sie richtig verstanden. Dreijährige Berufspraxis vorgeschaltet. Ist ein Beispiel. Ne? Ja? Ein anderes Beispiel wäre, dass es auch einen Mythos gibt, dass in den 70er Jahren die Sozialwissenschaften in Lateinamerika einen sozialkritischen Anspruch hatten. Ja, Sie sagen selbst dazu Mythos. Aber ich will noch was zu der dreijährigen Berufspraxis sagen. Es gibt ja Überlegungen, auch in den europäischen Ländern, die Ausbildung stärker mit der Berufspraxis zu verzahnen. Nicht direkt vorgeschaltet, aber zwischendurch ein Jahr Berufspraxis, dann wieder Weiterbildung und so weiter. Jetzt weiß ich nicht, um welche Berufe es sich da in Mexiko dreht. Ich kann bloß Vermutungen anstellen aus dem, was ich über Beruf weiß. Ich weiß, was ein Beruf ist. Und das reicht mir. Ich sage Ihnen mal kurz, warum. Was ist ein Beruf? Beruf ist der Inbegriff der Aneignung einer Qualifikation, die für Abnehmer der Qualifikation brauchbar ist. Diese Aneignung einer für fremde Interessen brauchbaren Qualifikation ist für die Mehrheit hierzulande eine Notwendigkeit, weil ohne kein Geld. So, merken Sie? So ganz simpel, Beruf gefasst, ist nichts anderes als die in der Ausbildung Vorbereitung auf die Unterwerfung unter jene Kriterien von praktischer Brauchbarkeit, die sich in den Berufsfeldern ergeben, in denen ich dann arbeite, weil ich Geld verdienen muss. Sie wissen, es ist gerade in der gegenwärtigen Zeit nicht so, dass jemand sagt, ja, was ich hier da lernen soll, das suche ich mir selber aus, wenn ich halt Betriebswirt werden will. Da suche ich mir ein eigenes Studium zusammen, das fängt an, Kritik der politischen Ökonomie muss ich studieren, alle drei Bände, damit ich weiß, wie der Laden funktioniert. Und dann habe ich eine ordentliche Qualifikation, die ist gediegen, die ist wissenschaftlich. Und dann melde ich mich beim Betrieb an und sage, ich durchschaue Ihren Laden, ich kann Ihnen genau sagen, was Sie alles verkehrt machen. So. Sie wissen ganz genau, dass mit dieser Berufsqualifikation ein Angriff aufs Interesse, was dort verfolgt ist, verbunden ist. Der kommt nicht mal bis zum Stuhl vom Personalchef. Da wird er vorher schon rausgefeuert. Der ist nicht brauchbar. Das heißt, Beruf heißt gerade in dem Maße, wo das Angebot immer ein bisschen größer ist als die Nachfrage. Ich muss mich in der Ausbildung und gerade fürs Geld verdienen nachher. Kriterien der Brauchbarkeit unterwerfen, die nicht ich bestimme, die nicht ich für vernünftig halte, sondern die diejenigen mir vorgeben, die nachher für meine Arbeit zahlen. Es ist so. So brutal ist es. Die Fälle, wo jemand mal sagt, ich streite darum, nein, das will ich nicht, und irgendjemand sagt, naja, kann man mal ein Experiment machen, die sind längst vorbei. Die hat es mal in der Anfangsphase des Kapitalismus mal gegeben, Robert Owen und solche Fälle. Oder der Herr, wie hieß der Fotomensch, der Post, der hat mal sowas versucht. Auch nicht gelungen. Was ich damit sagen will ist, das ist kein gutes Mittel, um diese Zweckbestimmung von Wissenschaft zu durchbrechen. Sondern es ist das glatte Gegenteil. Das glatte Gegenteil. Es ist im Bereich der Lehre die Konzentration der Ausbildung sowohl in unteren Berufsbereichen wie auch in den Bereichen der Elite auf vorgefundene Brauchbarkeitskriterien, denen ich mich unterwerfen muss, weil ich sonst kein Geld habe. Das ist nicht günstig, sondern sehr ungünstig und taugt nichts als Vorbereitung zur Kritik des Prinzips. Also, ich sehe das einfach, es kommt natürlich auch darauf an, ich habe das immer das Anwerk in die Schmiede genannt, wenn Universitäten vielleicht auch zur Hochschule vorbereitet, weil im Zusammenhang stehen. Mein Gedanke ging nur darin, inwieweit kann Universität auch genutzt werden als gesellschaftskritischer Reflexionsraum oder Reflexionsraum, eben in dem auch Kritik stattfindet. Ja, ja. Und man möchte immer irgendwo einen Ort finden, wo das dann gelingt. Ich habe schon die Intention bei Ihnen rausgehört, aber nun haben Sie dummerweise das Wort Berufspraxis fallen gelassen. Das habe ich natürlich zum Anlass genommen, um meinen Ärger über die Kategorie Beruf, über den Sachverhalt Beruf loszuwerden. Jetzt die Intention nochmal. Nutzen. Nutzen. Von morgens bis abends Nutzen zur kritischen Reflexion. Man soll sich bloß über eins im Klaren sein. Man arbeitet damit gegen die Zwecke der Universität. Man wird nicht eingeladen von den Einrichtungen hier. Hallo, ihr kriegt ein eigenes Institut. Jetzt forscht mal, wie man am besten das Privateigentum abschafft. Oder sowas. Ihr wisst auch schon, selbst wenn man in Lehrveranstaltungen auftritt, bei Hochschullehrern, die gleich ihre Wertfreiheit als politisches Bekenntnis vor sich hertragen, also das ist der Punkt, den wir vorhin hatten, und sagt, das sehe ich also nicht so. Ich bin ganz anderer Auffassung, was die Güte und die Qualität der Marktwirtschaft anbelangt. Da muss jeder Student schon wieder im Hinterkopf eine Kalkulation anstellen. Die Kalkulation, die kennt jeder. Und wenn ich bei dem nachher Prüfung machen muss, was ist denn dann? Ne? Das ist, da muss ich klar machen, man ist nicht, arbeitet nicht nur gegen den Zweck, sondern arbeitet gegen den Zweck in einem Abhängigkeitsverhältnis, von dem man dann sagen muss, dann pfeife ich drauf. Das ist leider so. Das war mal eine Zeit lang ein bisschen anders, so 68, 72. Ich will gar nicht über das reden, was da von kritischen Studenten geforscht worden ist, aber es hat sich ja offensichtlich nicht als Prinzip der Universität durchgesetzt, sondern ganz im Gegenteil. Also ich fordere auf, meine Kritik heißt ja immer, lasst euch das nicht gefallen, macht was dagegen. Man darf sich bloß nicht einbilden, man wird von dieser Einrichtung dazu aufgefordert und eingeladen. Nein, da werden einem Steine in den Weg gelegt. Es kann sein, dass man mal einen Prof findet, der sagt, gut, ihr dürft eine kritische Examensarbeit schreiben. Aber wenn es denn, ne, wenn es denn darum geht, man will das mal zur Doktorarbeit ausbauen, dann hat man es gleich mit einem Haufen von anderen Kollegen zu tun. Und dann steht das Renommee der Universität auf dem Prüfstein. Also nochmal zusammengefasst, deswegen erzähle ich das ja in Universitäten, damit man das weitererzählt und die Kritik äußert und praktiziert und weitertreibt. Da muss ich klar darüber sein, das ist ja gerade dem Argument, dem Urteil zu entnehmen, wogegen man da argumentiert und anrennt. Ja, also in der Gruppe war es ja eingängig, müssen wir uns auch für diese Zeichen, dass der Kapitalismus unfähig ist, Forschung oder Entdeckung zum Gemeinwohl zu nutzen. Aber was mir jetzt interessiert, Ihre sozusagen Kur, also Sie haben jetzt die Diagnose geliefert, was ist denn Ihr Gegenmodell? Und vielleicht auch noch ein paar Worte, weil der Vortrag hat sich doch schon sehr auf die Situation des Professors bezogen. Noch ein paar Worte zu den Studenten, ja, zu den Zugangsberechtigungen. Nee, ich habe es eigentlich nicht aus der Warte des Professors, sondern aus der Warte der Wissenschaftseinrichtung. Und Studenten sind natürlich nicht mit der Wissenschaft als Forscher, sondern mit der Wissenschaft als Lehrende konfrontiert. Sage ich gleich noch was dazu. Ich will aber vorher noch mal eben eine Sache korrigieren. Ich habe nicht gesagt, der Kapitalist muss es unfähig, vernünftige Erkenntnisse in eine vernünftige gesellschaftliche Praxis umzusetzen. Der ist unwillig. Der will es nicht, weil er was anderes will. Der hat ein anderes Interesse. Das war dieses Brückenbeispiel. Das war das Glühlampenbeispiel. Er sagt nicht, können wir leider nicht. Und wenn er können sagt, ist es immer geschwindelt. Da meint er mit können, wir können es nicht, weil wir damit kein Geschäft machen können. Also wollen wir es nicht. So, jetzt aus der Sicht der Studenten. Ich erlaube mir, dann nochmal, bevor ich dem Antrag folge, wie ich es mir vorstelle, was auch immer, noch ein bisschen was über die Studenten zu sagen. Ich ziehe das mal, es dauert 5 bis 7 Minuten ungefähr. Ich ziehe das mal ein bisschen ähnlich aus, auf wie das mit der Freiheit der Wissenschaft. Also da wird gesagt, dieses gleiche Recht auf Bildung für alle wird mit Füßen getreten durch den sozialen Numerus Clausus, durch Zugangsbeschränkungen, durch Studiengebühren, durch was weiß ich nicht alles. Wie gesagt, die Phänomene stimmen. Das Urteil, nur eine Minderheit wird zum Studium zugelassen, stimmt auch. Und es stimmt auch, dass diese Minderheit in zunehmendem Maße weitgehend aus den höheren Schichten und Klassen der Gesellschaft stammt. Das sind richtige Befunde. Warum ist es so? Das ist nicht etwa ein Versäumnis des Staates, ein Vergehen des Staates an seinen eigenen Prinzipien, sondern so ist die Praxis dieser Prinzipien. Das ist die Praxis des gleichen Rechts auf. Ich will das nochmal Heute Morgen habe ich ein schönes Zitat gefunden. Wahnsinn. Steige ich mal mit ein. Der neue Wissenschaftsminister Thomas Goppel, Bayern, hält die Einführung von Studiengebühren für vertretbar. Jetzt kommt's. Vorausgesetzt, der Zugang zu den Hochschulen bliebe für alle offen. Er scheint unmittelbarer Quatsch zu sein, unmittelbarer Blödsinn. Weil die Einführung von Studiengebühren beschränkt doch gerade den Zugang, müsste man sagen. Wie denkt der Mensch? Wie denkt der Mensch? Der denkt exakt entlang der Maxime gleiches Recht der Bildung für alle. Das wird doch dadurch nicht beschnitten. Es wird doch nicht mit den Studiengebühren verfügt, dass bestimmte nicht mehr auf die Universität gehen dürfen. Es steht doch der Zugang weiterhin für alle offen, wenn sie denn die Gebühren zahlen. Es ist doch weiterhin so, sagt denn der Herr Goppel. Es gilt das gleiche Recht. Jeder kann sich vom ersten Schuljahr an bemühen, das Abitur zu erreichen. Und wenn er das Abitur hat, dann darf er natürlich immer zu den Bedingungen, die die Universität setzt, studieren. Man soll aber bitte, deswegen hat leider der Herr Goppel mit seiner absurden Trennung einen Punkt bei den Kritikern erwischt, der da heißt, die Kritiker verwechseln sehr oft das, was der Staat wirklich macht, nämlich die Einrichtung des gleichen Rechts für alle, mit so etwas wie einer halben Garantie, dass es doch mehr möglich sein sollte, mehr zusteht, gerade aus den unteren Schichten, die Universität zu besuchen und zu absolvieren. Der hält einfach knallhart an Recht fest und sagt, vom ersten Schuljahr an gilt gleiches Recht für alle. Egal aus welcher Schicht sie kommen, egal wie begütert die Eltern sind, egal wie viele Nachhilfestunden sie sich leisten können, egal wie viel Lust sie an der Schule haben, egal wie sehr die Lust ausgetrieben worden ist, alle sitzen in derselben Klasse, lernen denselben Lehrstoff, in derselben Zeit, dann müssen sie eine Arbeit schreiben und wer dann eine 1 hat, hat eine 1, wer eine 5 hat, hat eine 5. Bombs aus. Man soll sich nicht einbilden, das staatlich eingerichtete Recht auf gleiche Bildung für alle hätte irgendetwas mit einem Versprechen zu tun, mehr größeren Teilen des gesellschaftlichen Nachwuchs, gerade aus den unteren Klassen und Schichten, den Zugang zur Universität zu ermöglichen. Ist überhaupt nicht der Fall. Nein, sagt er, es gilt nach wie vor das für die Gewährung des gleichen Rechts konstitutive Prinzip der Leistungskonkurrenz. Der Leistungskonkurrenz. Wer die besten Leistungen im Vergleich zu allen anderen hat, der kriegt halt ein gutes Abiturzeugnis, dem wird die Reife bescheinigt und der darf denn studieren. Der Haken, kleinen Moment, der Haken bei der ganzen Sache ist, was doppelt ist. Die Gewährung des gleichen Rechts schließt natürlich notwendigerweise erstens die Gleichgültigkeit gegenüber den höchst unterschiedlichen bis gegensätzlichen Voraussetzungen ein, mit denen Schüler und Studenten in die jeweiligen Bildungseinrichtungen kommen. Im Hörsaal sind sie alle gleich, müssen sie alles Gleiche lernen. Aber ob sie sich nachher das Buch kaufen können, das ist eine ganz andere Frage. Die fällt nicht unter das Recht. Das ist der erste Haken. Der zweite Haken. Mit dieser Leistungskonkurrenz hat der Staat vorher was entschieden. Er hat nämlich gesagt, konkurriert wird für einen Zweck, den ich mit dem Bildungswesen verfolge. Und der ist überhaupt nicht leicht, der ist überhaupt ganz einfach rauszufinden. PISA hat es wieder deutlich gemacht. Was soll rauskommen? Seit ca. 50 Jahren produziert dieses Bildungswesen, nein, seit 40 muss ich sagen, 40 Jahren produziert dieses Bildungswesen, dieses dreigliedrige Bildungswesen mit seiner über Noten vermittelten schulischen Leistungskonkurrenz immer plus minus dasselbe Ergebnis. Plus minus dasselbe Ergebnis. 70% werden von weiterführender Bildung ausgeschlossen, 30% circa, mal mehr, mal weniger, werden zur Universität zugelassen und 18% machen dann Abschluss. Noch nie ist er auf die Idee gekommen zu sagen, das drehen wir mal um. 70% sollen jetzt den Zugang zur Uni haben und 30%, die sich wirklich ganz schwer tun, die bleiben auf Haupt- und Realschule. Ja, welchen Zweck er mit dieser 70-30 plus-minus Sortierung vermittelt über Leistungskonkurrenz verfolgt, ist auch kein Geheimnis, weiß jeder. Naja, für die große Masse der Berufe braucht er halt keine Doktoren, keine Diplomanten, keine Staatsexamensmenschen und so weiter. Die braucht er halt nicht. Die braucht er bloß für Berufe der Elite. Also das, was ihr alle mal werden wollt oder schon seid. Das ist das vorausgesetzte Ergebnis bei dem groß angelegten Test der Schule und Bildung hierzulande ist. Dabei ist es ihm vollkommen wurscht, wer zu den 30% gehört und wer zu den 70% gehört. Das ist ihm im Unterschied zu vordemokratischen Bildungseinrichtungen wirklich wurscht. Ob jetzt mehr Professorenkinder ans Band gehen und mehr Arbeiterkinder Sozialminister werden oder sonst was, ist wurscht. Hauptsache die Funktionen, die sich hinter dieser 70-30-Sortierung verbergen, Hauptsache die werden erfüllt. Also mit dem Recht auf gleiche Bildung für alle muss man aufpassen. Wenn man sagt, das ist ein Skandal, dass 70% von der weiterführenden Bildung ausgeschlossen sind, dann soll man das sagen und dann soll man gleich dazu sagen, ich weiß auch, warum das hier so der Fall ist. Warum sich die Bildungsminister der Länder nicht von mir beeinflussen lassen, wenn ich sage, es ist ein Skandal. Es gehört doch zu einem gut ausgebildeten Volk, es umgekehrt zu machen. Letzter Gedanke, den mache ich da erstmal Schluss. Das ist heute so ist, dass sich wieder die Klassen und Schichten aus sich selbst rekrutieren. Also die Kinder der Elite wieder in die Elite kommen, zum großen Teil. Sie kennen das PISA-Ergebnis. In Fragen der Selbstrekrutierung der Klassen und Stände hat Deutschland den letzten Platz erreicht, von unten, von allen 35 Ländern. Das heißt, in keinem Land mit vergleichbarem Bildungswesen hat es ein Arbeiterkind so schwer, die Hürde zum Studium zu überwinden. Dass das heute so ist, naja, ist eine Konsequenz davon, dass er sagt, auf die unterschiedlichen Voraussetzungen, die jemand mitbringt, hier, in Sachen hier und in Sachen Vorschulung, nehme ich keine Rücksicht. Weswegen halt in der Schule die unterschiedlichen Voraussetzungen erhalten, weitergeschleppt und radikalisiert werden und in der Universität mit Studiengebühren und Ähnlichem dafür gesorgt wird, dass auch wirklich nur diejenigen, die es sich leisten können, in der Elite verbleiben. Das spart nebenbei noch was. Aber das ist Schlusssatz, das ist dasselbe Prinzip. Aufpassen, das Recht, das wird praktiziert, ist aber bitteschön nicht zu vergleichen mit allen Einbildungen, die man sich darüber macht und die man beim Staat einklagt. Also Ihre Absicht hat ja gelohnt, ja. Aber meines Erachtens ist dann Grundfehler, und zwar unterscheiden Sie meiner Meinung nach nicht deutlich genug zwischen dem sozialen und zwischen dem intellektuellen Aspekt. Das scheint aber ein Generalfehler der Bildungspolitik im Blick zu sein. Das ist sowohl der Fehler der Sozialdemokraten, die gemeint haben, dass die Universitäten gut tun, wenn dann das Abitur leichter macht, dann mehr Leute in die Universität kriegt. Dieser Fehler macht dann auch dieser bayerische Bildungsminister, wenn er denkt, er könnte über Studiengebühren sozusagen den Studium zur Universität beschränken und nicht erkannt, dass dann die Fähigkeit und auch die Bereitschaft, Studiengebühren zu zahlen, nichts aussagt über die Fähigkeit, die Bereitschaft zu studieren. Man muss ja also strikt trennen zwischen dem sozialen Aspekt und dem intellektuellen Aspekt. Und nennen wir mal Selektion nach dem intellektuellen Aspekt, die wäre der Universität ja durchaus angemessen. Weil das ist ja der Maßstab der Wissenschaft in der Welt, die Aufgabe der Universität ist, gute Wissenschaft zu machen. Der soziale Selektion ist natürlich unangemessen, insofern ein Maßstab, der nicht aus der Wissenschaft selbst kommt, insofern beschränkt sie die Wissenschaftsfreiheit. Und außerdem tatsächlich ist es die Glücklichkeit, 70% der Bevölkerung an die Universität zu bringen. Ich dachte nur ein Beispiel, die, vielleicht wisst ihr ja auch schon alt, also die 15 CDR, die haben sich ja viel weniger Studenten geleistet als wir, aber wohlgemerkt nicht unter kapitalistischen Vorzeichen, sondern unter sozialistischen. Erstens und zweitens war der Unterbau ein bisschen anders gestrickt. Drittens war das ganze Berufswesen ein bisschen anders gestrickt. Will ich jetzt nicht mal eingehen. Also das lässt sich überhaupt nicht vergleichen. Ich bin kein großer Freund des DDR-Bildungssystems, aber ich bin ein fein falscher Vergleich. Das machen wir weg. Zu Ihren Argumenten. Ich habe mich mal gefragt, warum eigentlich es der Bildungspolitik, den Bildungspolitikern und zwar aller Parteien, praktisch so schnurzpiepegal ist, dass sich so etwas wie die Klassenselbstrekrutierung wieder einpendelt. Erst haben sie Kinder aus den Arbeiterklassen und Schichten gesponsert und jetzt ist es irgendwie doch wieder alles beim Alten, plus minus. So, ich habe mich gefragt. Die Sozialdemokraten sagen doch immer noch, es ist eine Aufgabe von uns und so weiter. In der Praxis bleibt es so. Und da bin ich auf folgende Idee gekommen. Ich trage sie Ihnen einfach mal vor. Die sehen die Trennung, auf die sie dringen, und die es gibt, die man machen muss, die sehen die gar nicht so. Die sagen, ja, kann es nicht sein. Und deswegen nehmen sie diese Selbstrekrutierung in Kauf. Es ist nicht staatlicher Zweck, sondern sie nehmen es in Kauf. Kann es nicht sein, dass wir uns beim gegenwärtigen Zustand des Staatsvolkes bei den Kindern der Elite ein bisschen Ausbildung in Sachen Staatszutrauen sparen können? Kann es nicht sein, dass die als Kinder der Elite von zu Hause schon so viel positive Urteile über kapitalistische Marktwirtschaft und bürgerlichen Nationalstaat mitkriegen, dass wir die ganze ideologische Erziehung bei ihnen reduzieren können? Kann es nicht sein, dass die soziale Herkunft schon ein Teil jener intellektuellen Qualitäten ausweist, die auch zu einer Karriere innerhalb der Elite, da ist ja Forschung nur ein Bereich, gehört. Elite heißt nämlich Ja zu diesem Gemeinwesen und seinen Grundprinzipien. Da geht es für die wieder zusammen. Für die, für mich nicht. Das ist der erste Punkt, den ich Ihnen zu bedenken gebe. Man muss sich ja wirklich die Frage stellen, warum stört die das nicht? Übrigens auch nach PISA, diesem angeblichen Skandal. Die Maßnahmen, die jetzt bundesweit ergriffen werden, die führen mit Sicherheit nicht dazu, dass auf einmal Arbeiterkinder massenhaft an die Unis kommen. Mit Sicherheit nicht. Das können wir jetzt noch ausführen, will ich aber nicht. Ich will hier einen zweiten Punkt noch. Wenn es denn, also so sehen Sie erstmal einen Zusammenhang. Da ist soziale Herkunft ein Teil einer Qualifikation, die Sie wirklich brauchen können. Aber Sie wissen auch, dass es nicht zusammengeht. Deswegen gibt es so etwas, wie Sie kennen das beim BAföG. Was ist denn das BAföG? Das BAföG ist die Honorierung von 13 Jahren Anpassung von Kindern aus unteren Klassen und Schichten, denen das Geld fürs Studium fehlt, die sich so angestrengt und angepasst haben in der Leistungskonkurrenz, dass sie Leistungen bringen, auf die der Staat in der Elite nicht verzichten will. Nach 13 Jahren sagt er, holla, die kann ich brauchen. Ja, und dann gibt er ein BAföG. BAföG ist ja gerade nicht leistungsorientiert. Bitte? BAföG ist ja nicht leistungsorientiert. Dann kommt jeder gleich BAföG. Dann 4 Abi macht und 2 und 3. Also das sehe ich jetzt nicht. Und wer einen reichen Vater hat, kriegt der auch BAföG? Das war mein Argument. Da sagt der Staat, mit dem BAföG sorge ich dafür, dass diejenigen, die eigentlich nicht studieren können, die aber in 13 Jahren Schule bewiesen haben, dass sie nichts anderes machen wollen, als lernen, was ihnen vorgesetzt wird. Dass wir die haben wollen. Und das ist ein Argument, was auch nur relativ gilt. Deswegen immer der Streit BAföG hoch, BAföG runter. Jetzt sind Sie nach 2 Stunden vor allem kritischer Würdigung natürlich noch das Positive Bild schuldig gewesen, das auch der Kollege noch gefragt hat. Das positive Bild? Ja, wovon denn, bitteschön? Wie was besser ist? Wie die Hochschule besser gestaltet wird. Also, das sind 2 Fragen, die man unterscheiden muss. Die erste Frage ist, wie würde ich mir einen vernünftigen Forschungs- und Lehrbetrieb vorstellen? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist, was kann man in der Universität hier und heute und jetzt, wenn ein paar Argumente eingeleuchtet haben, die ich vorgetragen habe, machen? Das sind 2 sehr unterschiedliche Geschichten. Ich sage zu beiden was. Zu der ersten Sache, wie mir Wissenschaft und Forschung einleuchtet, ist eigentlich nur die Schlussfolgerung aus meiner Kritik, die ich vorher gemacht habe. Ja, das ist doch wohl selbstverständlich. Das ist eine vernünftige Organisation von Wissenschaft, von Forschung und Lehre. Nur gibt es, wo auch die Zwecke vernünftig sind, denen Wissenschaft dienstbar gemacht wird. Wo aber zugleich die Gesellschaft tatsächlich sich einig ist über die Vernunft der Zwecke, für die geforscht wird, weil es ist ja klar, ne? Wer forscht, kann ich zugleich den Müll wegfragen, weil die Gesellschaft das finanzieren muss. Mein Bild von einer vernünftigen Forschung, Lehre genauso. Lernen soll man das, was für diese Gesellschaft vernünftig ist, einerseits, und was man selbst gerne lernen möchte, ist die andere Abteilung. So, aber das bitte schön ohne den Zwang, sich ein Brauchbarkeitskriterium zu unterwerfen, die fremden Interessen dienen. Nein, das nicht. Also Sie merken, kaum bin ich bei den ersten Gedanken, wie hier vernünftiges Forschen und Lehren, stelle ich den Zusammenhang zu den Zwecken her, um die sich Wissenschaft und Lehre nicht kümmern soll. Und sage, nee, das prinzipiell aufheben, und das setzt immer ein bisschen was anderes der Gesellschaft voraus. So, jetzt zur zweiten Frage. Die ist noch einfacher zu beantworten. Das habe ich eigentlich vorhin schon getan. Sich das nicht gefallen lassen, was mit einem als Student angestellt wird oder was einem als Hochschullehrer abverlangt wird. Das ist der ganz einfache Ratschlag. Wie man das macht, da könnte ich ein paar Ratschläge geben, weil es schon klar ist, darauf habe ich vorhin gesagt, man rennt dann gegen die Zwecke dieser Universität. Man rennt gerade gegen die Zuspitzung der Zwecke der Universität jetzt und man bewegt sich in Abhängigkeiten, aus denen man nicht so ohne weiteres rausspringen kann. Das heißt, wenn ich zum Beispiel vorschlagen würde, da gibt es einen Hochschullehrer, der hält eine Vorlesung über das Bildungswesen und der erzählt lauter falsche Sachen über das Bildungswesen und da sitzen lauter Lehrerstudenten drin, die das lernen sollen. Dann wird es aber hohe Zeit, dass man da reingeht und dann möglichst nicht allein reingeht, sondern mit ein paar Kommilitonen, die dasselbe denken, dass nicht immer nur der eine auf dem Tablett sitzt und sagt, das geht nicht. Vielleicht muss man dann auch sogar in einem Bereich sagen, das geht nicht, wo man nicht selber studiert, um dieses Risiko ein bisschen abzubauen. So haben wir es wenigstens früher gemacht. Und wenn der Hochschullehrer dann sagt, das gehört nicht zum Thema, dann muss man zusehen, dass die Studenten überzeugt werden. Denn nur um die geht's. Dass das Argument, Kritik gehört nicht zum Thema, eigentlich einem Menschen, der seinen Verstand wissenschaftlich benutzen will, unwürdig ist. Muss man den Studenten überzeugen. Dann hat man es aber bei deren Interesse. Das Interesse bei denen heißt leider, das wissen Sie alle, nicht Kritik, sondern Schein zu tun. Schweres Brot im Augenblick, aber das muss man machen. Ob man da im AStA ein Instrument hat, ob man da in den, ich weiß nicht, wie die heißen, Fachbereichsverwaltungen ein Instrument hat, ob man vielleicht den einen oder anderen Hochschullehrer benutzen kann, der sagt, ich mache eine geschlossene Veranstaltung und sagt nicht nach außen, was wir hier treiben, und erzähle euch, wie ich über die Sache denke und wir streiten dann drüber, muss man gucken. Oder man lädt Leute von auswärts ein, die diese Bedenken nicht haben und das gnadenlos runtererzählen, was Sache ist. Mir ist bei Ihrem ersten Grundsatzmodell der Passus aufgefallen, wo Sie davon reden, dass man gesellschaftlich sinnvolle Themen erforscht. Jetzt ist natürlich die Frage, wer legt denn fest, was gesellschaftlich sinnvolle Themen sind? Das legen wir zusammen fest. Also, ich mache mal einen Vorschlag. Ist es ein gesellschaftlich sinnvoller Zweck? Nehmen wir das Beispiel, die Verbesserung des Verzugs von Metallen ausgerechnet für die Militär- und Rüstungsforschung einzusetzen, Militär- und Rüstungsproduktion einzusetzen. Können wir uns wahrscheinlich ziemlich schnell einsetzen, dass es kein vernünftiger Zweck ist. Können wir uns darauf einigen? Ich stehe auf dem Zeitstandpunkt, dass Forschung wahrscheinlich kaum zu überschauen ist, dass man da keinerlei Forschung macht. Ja, das wollen wir da gerade ändern. Das soll da gerade geändert werden. Das wird niemals militärisch anwenden. Das kann in der Forschung, denke ich, nicht prinzipiell sein. Ja, hierzulande schon. Aber wenn wir sagen, das stört uns, dass 70% der gesamten naturwissenschaftlichen Forschung in die Rüstungsindustrie gehen und wieder mit Teflonpfannen abgespeist werden. Das ist doch ein Zustand, der sich ändern muss. Und das ist nicht zufällig, sondern es ist systematisch so. So. Absolut einverstanden. Trotzdem. Wir waren bei einer abstrakten Debatte. Was ist vernünftig? Ist ein AKW ein vernünftiges Instrument, um Strom zu produzieren? Nein, es ist nicht. Sind wir uns sofort einig, hoffe ich wenigstens. Also unterstelle ich jetzt mal. So. Und dann, wenn wir uns einig sind, dann können wir da ein paar Kriterien draus basteln. Das fällt auch gar nicht so, ist auch gar nicht so schwer. Es soll halt den Menschen nützen und nicht ihnen schaden. Und diese AKWs nützen immer einigen und schaden ganz vielen. Das ist meistens so. Das ist nicht gut. Ganz einfaches Kriterium. Ja, ich würde unterscheiden zwischen Forschung und dann der Technikanwendung, dann, die danach kommt. Ja, dann gilt mein Argument für die Technikanwendung genauso. Ja, aber nicht für die Forschung von vornherein. Also, nehmen Sie mal doch, rein. Gerade! Gerade. Kann ein Mathematiker, wenn Sie ernst verkaufen als Mathematiker, der seine Forschung abschätzen muss, ob in 50 Jahren vielleicht jemand weiß, irgendwie eine Klasse machen kann. Er soll sich nicht auf den Standpunkt stellen, ich bin doch bloß Mathematiker. Sondern er soll sich klar machen, dass er in einer Gesellschaft lebt, in der genau das passiert, was Sie eben gesagt haben. Dass in 50 Jahren seine Forschung vielleicht als Klasse machen kann. Richtig. Und deswegen soll er nicht forschen? Deswegen soll er sich entscheiden, ob er das weiter forscht oder sagt, das finde ich ganz brutal, nee, unter den Bedingungen forsche ich nicht, dann müssen wir nur die Bedingungen ändern. Aber woher weiß er denn, was in 50 Jahren was mit seiner Forschung ist? Das reicht davon, er weiß doch, was jetzt passiert. Also die Hochrechnung ist natürlich das Sinnvollste. Aber dann kann ich eigentlich gar nicht mehr forschen. Weil alles, was ich jetzt benutze, kann irgendwann mal potenziell in der Rüstung investieren. Ja, aber vielleicht kann er die ganze Mathematik erforschen. Vielleicht muss er dann. Das bezieht sich vor allen Dingen auf Naturwissenschaften, Mathematik und ähnliches Zeug. Auf ein paar andere, ich habe ja auch eine Entscheidung getroffen. Ich habe keine Entscheidung getroffen. Ich sage, jetzt ist es ziemlich wurscht, was Sie mit mir anstellen. Das ist eine Entscheidung, die man treffen will. Sagt man, das geht mich nichts an, was damit passiert? Oder heißt das, ich rede gerade, ich mache gerade dieses Verhältnis zu meinem Thema und versuche da Leute darüber aufzuklären, dass das nicht in Ordnung ist? Ein Mathematiker, bei dem ist es anders. Bei einem Physiker ist es anders. Gerade bei einem Atomphysiker. Aber entweder kommen immer die blöden Oppenheimers raus, mit ihrer Gewissenssülze, die für nichts anderes steht als ich armer, geknechteter Mensch, von Gewissensqualen geknechteter Mensch, oder die Leute entscheiden sich, und zwar auch die Wissenschaftler, deren Resultate gebraucht werden. Mein Zeug braucht ja sowieso niemand. Deren Sachen gebraucht werden. entscheiden sich und sagen, nein, solange die Gesellschaft nicht so gestrickt ist, dass gewährleistet ist, die Forschung wird vernünftigen Bedingungen zukommen, zuteil werden, mache ich das nicht weiter. Ja, warum sollten das nicht gemacht werden? Warum soll das nicht gemacht werden? Es ist ein harter Schluss, aber es ist ein ganz simpler Schluss aus einer Einsicht. Ich, mit der besten Absicht, gehe ich morgens in mein Büro, in mein Institut, bringe was raus und immer stelle ich wieder fest, oder an der Arbeit meiner Kollegen, da wird sonst was mitgemacht. Nein, das mache ich nicht. Es gab mal eine Göttinger Gruppe von Hochschullehrern, die haben diese Konsequenz gezogen. Die sind nicht sehr beliebt gewesen. An der Stelle nochmal eine Nachfrage. Forschung, das ist ja die grundsätzliche Frage, wie gehe ich als Wissenschaftler mit meinen möglichen Ergebnissen um? Sie schildern das jetzt im Zusammenhang mit dem Forschung quasi mit dem stillen Kämmerlein, ein Genie allein mit sich und irgendwelchen Apparaten funktioniert. Real ist es, also so kenne ich es zumindest aus dem Bereich der Biotechnologie, dass es ein sehr arbeitsteiliger Prozess ist, ja. Der einzelne Wissenschaftler überhaupt keine Möglichkeit überhaupt nur zu übersehen. Welchen Zweck jetzt seine Forschung, die er da gerade macht, dient. Insofern finde ich das Argument der beiden hier vorne durchaus einsichtig, inwieweit dadurch Wissenschaft an sich unmöglich gemacht wird, wenn man sich dieser Argumentationskette dann anschließen würde. Also, das finde ich jetzt ein. Das Argument ist fast eine Zumutung. Arbeitsteilung ist die Gewährleistung dafür, dass man den Zusammenhang, in dem man eine arbeitsteilige Funktion verrichtet, nicht überschaut? Das muss man schon wollen. Da muss man schon sagen, interessiert mich nicht. Jeder Mensch, der in einem Großinstitut, Sie haben ja vollkommen recht, das sind heute nicht Einzelgeschichten, das sind Großinstituten, eingestellt wird, seine Habil macht über irgendeinen oder seinen Doktor macht über irgendein Problem, was ihm der Professor zudiktiert hat, und er weiß, es ist in einem Gesamtzusammenhang, in einem Forschungsauftrag drin. So. Was? Der kann das nicht rauskriegen? Was der Zweck dieser Forschung ist? Was er nicht rauskriegt, weil es ja gar nicht feststeht, welchen gesellschaftlichen Interessen es dienstbar gemacht wird. Aber er weiß, welchen Teil er erforscht, in welchem großen Problem. Und wenn er jetzt darüber hinaus noch weiß, ich habe es nicht in der Hand, niemand im Institut, auch der Chef oben hat es nicht in der Hand und will es auch gar nicht in der Hand haben, welchen gesellschaftlichen Zwecken nachher das Zeug dienstbar gemacht wird. Ja, dann zieht er halt einen Schluss. Kann er halt einen Schluss ziehen. Dass das nicht geht, ist eine schlichte Ausrede. Die wollen es nicht. Niemals diesen Leuten glauben. Die wollen es nicht. Beziehungsweise sie haben Schiss, dass immer dann, wenn sie sagen, so, wir wollen mal bitteschön den Zusammenhang wissen, machen wir eine Institutsversammlung oder eine Versammlung des Forschungsteams. Kann sein, dass er sich nicht beliebt macht damit. Aber kann man nicht davon ausgehen, dass man am Forschungsprozess beteiligt ist, dass man da mehr Mitspracherecht hat über die spätere Umsetzung in der Technik oder wo auch immer, als wenn man sich gleich von vornherein auf den Standpunkt stellt, da mache ich nicht mit, da will ich gar nicht wissen, um was es geht. Das könnte ja vielleicht gefährlich werden. Habe ich mehr Macht, mehr Möglichkeiten, das zu bewegen, wenn ich drin bleibe, wenn ich auf dem Level forsche und dadurch informiert werde, was die Kollegen machen? Habe ich nicht nur dadurch überhaupt die Möglichkeit, hinterher die Gesellschaft so zu verändern, dass es keine unangenehmen Konsequenzen für die Gesellschaft gibt? Ja, stellen wir uns auf den Standpunkt. Jetzt haben wir rausgekriegt, wie man die Metallverformung verhindern kann. Wir haben das Verzugsproblem gelöst. Ich war daran beteiligt und jetzt sorge ich dafür, dass das überhaupt nur für vernünftige Zwecke eingesetzt wird. Das heißt, alle diejenigen, die ankommen und sagen, wir wollen jetzt als Mittel unseres Geschäfts Brückenbau, Hochbau, Tiefbau einsetzen, die kriegen von mir erstmal einen abschlägigen Bescheid, sofern ich das überhaupt kann, muss man noch fragen. Ja, was ist denn dann? Es gibt doch bloß diese Zwecke. Nennen Sie mir in der Gesellschaft verankerte, herrschende, durchgesetzte, vernünftige Zwecke. Nennen Sie mir die. Wo sind die? Nennen Sie mir die. Ich habe das absichtlich zusammengekürzt auf Staats- und Geldmacht. Die Gesellschaft ist gar nicht so komplex, wie es die Soziologen und Politologen uns immer weismachen wollen. Stimmt nicht. Aber dann entspricht doch das, was gerade an der Hochschule passiert, genau dem, sozusagen, ja, spiegelt die gesellschaftlichen Machtverhältnisse wider und funktioniert nach der Logik, die Sie da angepriesen haben. Nächstes Mal ein bisschen überzogen sage. Und solche Unfälle wie 68 sind ja nicht allzu häufig, sozusagen, dass da, sozusagen, wir brauchen ja einen politisierten Menschen, der dann gesellschaftliche Teilhabe irgendwie mitbestimmt und so weiter und so fort. Letzten Endes haben wir doch dann gerade das, dass die Machtkonstellationen, die sie bestehen, bestimmen, was geht, es schon länger tun und dementsprechend auch die Ergebnisse sind. Es gab ja 68, ich stimme Ihnen zu, es gab ja 68 gerade, um das nochmal zu Ihnen zu sagen. Darf ich Sie nochmal mit dem Kruselhaar ansprechen? Es gab in der 68er-Bewegung gerade eine Parole, die das umsetzen wollte, was Sie gesagt haben. Wir erarbeiten uns kritisches Wissen in der Universität, und zwar durchaus auch in selbstverwalteten Einrichtungen, Seminaren, Lehrveranstaltungen. Und dann geht der Marsch durch die Institutionen durch, was ich von den Anfängen der Bremer Uni 71, 72 auch erzählt habe. Dass daraus nichts geworden ist, liegt nicht daran, dass die ihre Zwecke aufgegeben hätten, sondern dass sie konfrontiert worden sind mit Notwendigkeiten, denen sie innerhalb der Institution nichts entgegensetzen können. Um es mal ganz, ganz knallhart zu sagen, wenn Sie in einem Institut arbeiten, was weiß ich, im physikalischen, biologischen, sonst wie, an einer Forschung beteiligt sind, Arbeitsteilung, kleines Rädchen, und sagen, ich habe mir das so mal überlegt, das passt mir alles nicht, ich habe keine Ahnung, worum es hier eigentlich geht, und dann habe ich überhaupt keine Garantie, was überhaupt nachher in der Gesellschaft damit angestellt wird. Das müssen wir hier erstmal gemeinsam klären. Wissen Sie, was der Professor dann sagt? Der sagt, klasse Idee, das ist ja was ganz Neues, finde ich toll, machen wir sofort. Ne? Der weiß doch, das ist, davon lebt seine Forschung, dass er diese Fragen eben gerade nicht stellt. Wenn er dann vielleicht nicht so freundlich gesonnen ist den Zwecken gegenüber. Aber in der Regel sagt er, was haben Sie denn? Was haben Sie denn? Sind Sie etwa ein Kritiker der Marktwirtschaft? Dann haben Sie in unserem Labor nichts zu suchen. Gibt es ja auch. Letztlich, das, was Sie fordern, ist ganz ähnlich, was Sie fordern. Denn Sie brauchen ja für Ihr Modell einen gesellschaftlichen Körper, der entscheidet, was jetzt sinnvolle Forschungsthemen sind. Und Sie haben ja gesagt, hier, oder irgendeine Gremium einigt sich darauf, was denn jetzt sinnvolle Forschungsthemen sind. Und die müssen diese Entscheidung ja auf irgendwas fundieren. Das müssen ja irgendwelche Leute sein, die sich damit auskennen. Und damit schließt sich ja wieder der Kreis. Also sowas brauchen Sie ja auch rein. Na klar, dazu muss der Mensch ausgebildet werden. Ja, richtig. Ja, und? Aber doch bitte ein bisschen anders, als so, dass gesagt wird, es kommt darauf an, dass du das lernst, wofür du eine gute Noten kriegst. Na eben. Und zu dem gesellschaftlichen Körper, da mag ich immer gerne eine Anekdote erzählen. Kurz nach der kubanischen Revolution, die ja nicht eine Revolution des gesamten kubanischen Volkes war, sondern eine Minderheit von Sozialrevolutionären. Nicht mal Kommunisten waren, es waren Sozialrevolutionäre. Die haben die Macht übernommen und dann stellten die Revolutionäre fest, dass das Volk gar nicht so hundertprozentig hinter ihnen steht. Wo sie doch nur gute Absichten hatten. Sie hatten den Diktator weggepustet, sie wollten wirklich nur Gutes für die Leute. Gesundheitswesen verbessern, ihnen zumindest ein Einkommen sichern oder Auskommen sichern, Bildung und so weiter und so fort. Und da haben die da oben beschlossen, also müssen wir das Volk erziehen. Dann hat der Fidel Castro mehrere Jahre lang Folgendes gemacht. Apropos gesellschaftlicher Körper. Der hat sich ins Fernsehen gestellt. Einen ganzen Tag lang. Da hat er gesessen. Ohne Musikbegleitung, ohne Hintergrundballett oder sowas. Da hat er gesessen und gesagt, fragt mich. Fragt mich, kritisiert mich, ich will mit euch diskutieren. Und das waren die beliebtesten Sendungen jahrelang, wo einfach er erzogen im Sinne von Überzeugungsarbeit geleistet hat. Nichts anderes gemacht hat, keine Gewalt eingesetzt, keine Noten vergeben hat, sondern jedem, der eine Frage hatte, sofern er denn durchgekommen ist, sie hatten ja viele Fragen waren noch die gleichen, hat er eine Antwort erteilt und hat mit denen gestritten. Aber wo läuft hier die Erziehung bei uns? Darüber, dass das andersartige Argument, das andersartige Interesse ernst genommen wird und zum Material eines Streits über seine Vernunft genommen wird. Das weiß man doch, wie die Erziehung geht. Der Lehrplan ist doch vorgeschrieben. Und die Formen der Unterwerfung in den Lehrplan kennt man doch auch. Und für den Erwerb der kommunikativen Kompetenz gibt es die Projektwochen. Sie hatten noch was. Ich habe noch eine Frage. Und zwar würde ich gerne wissen, wie Sie die Umsetzung einer anderen Form von Freiheit im Wissenschaft realistisch für Sie vorstellen. Gar nicht. Nein. Wenn vernünftige Verhältnisse herrschen, braucht es keine Freiheit. Löst dieses Problem der Freiheit. Wie stellen Sie sich die vernünftigen Verhältnisse vor? Ach, es ist alles gar nicht so schwierig. Wenn ein paar von den Argumenten eingeläutet haben, nehmen wir mal nur das Argument, was ich gesagt habe, regelmäßig produziert das Schulwesen diese 70-30-Verteilung. So, 70-30. Wenn man weiß, ja, das ist kein Zufall, sondern es bedient ein gesellschaftliches Bedürfnis an Arbeitskräften, die in der Berufshierarchie eine unterschiedliche Funktion darstellen. Für die Arbeit der Leute, die nachher einkommensabhängig tätig sind, Drecksarbeiten machen müssen. Alle diejenigen, deren Sozialleistungen jetzt gekürzt werden. Ja, da braucht es nicht so viel für, ne? Und damit die auch funktionieren, braucht es eine Elite. Dann weiß man, dass unsere Gesellschaft ganz prinzipiell nicht auf einem Konsens basiert, sondern auf einem Gegensatz basiert. Sonst bräuchte es dieses Verhältnis nicht. Sonst bräuchte es nicht die Elite, die sich in Herrschaftsfunktionen herumtummelt. Dann bräuchte es das nicht. Jetzt muss man nur noch fragen, was ist denn der Grund dafür, dass es in dieser Gesellschaft Herrschaft braucht, also die Domestizierung eines offensichtlich konstitutiven Gegensatzes braucht. Übrigens, Domestizierung immer mit Beteiligung von 70%, die gingen ja alle zum Wählen, obwohl es nichts Vernünftiges zum Wählen haben. Das ist ja das Verrückte. Wenn man das rausgefunden hat, dann sagt man, das muss alle weg. Der Grund dieses Gegensatzes, und da bin ich halt alter dogmatischer Marxist, und das ist halt der Gegensatz von Arbeit und Kapital. Es ist halt der Ausschluss der Mehrheit, das sind nicht nur 70%, von den Produkten, die sie selber herstellen, per Eigentum. Der Ausschluss davon. Und wovon dürfen sie leben? Naja, von dem, was ihnen jetzt Harz und Rürup lassen. Ja, das ist keine gute Voraussetzung, um einen Konsens über Frage der Vernunft herzustellen. Weil hier regieren sofort gegensätzliche Interessen. Da kriegst du keinen Vernunftkonsens hin. Ist halt, so billig ist es. Ich kann das Ganze auch gelehrt und Luhmannsch ausdrücken, das will ich aber nicht. Aber ich weiß, ich bin ja gewiss kein Feind des Marxismus, aber ich denke, Ihre Analyse ist in gewisser Weise marxistisch verzerrt. Kann es nicht sein, dass diese 70-30% einfach nur ein Kompetenzbild widerspiegelt? Aber es kann nicht sein, dass eine klinische Studie so gearbeitet ist, dass es einfach 30% zu sagen, das ist ja so eigentlich. Muss man das gleich in Klassenhaftung sehen? Ich meine, bis 1962 ungefähr war das das Kompetenzbild. 85, 15. Dann wurde gesagt, um international konkurrenzfähig zu sein, muss Deutschland die Anzahl der Abiturienten auf 35% hochfahren. Tja, haben sie gemacht. Kompetenzbild? Nee. Interesse. Plus bildungspolitische Maßnahmen. Das, was ich vorhin zur Begabung gesagt habe. Was machen Sie jetzt? Jetzt sagen Sie, es ist uns zu viel. Und sortieren innerhalb der 30% nach Bachelor und Master und nach Hochschule und Fachhochschule. Nix da. Alles hergestellt. Und die passende pädagogische Ideologie dazu heißt Kompetenz. Und noch alberner, Entschuldigung, noch alberner heißt es, ja, ist doch nur das Begabungsprofil. So ein Unfug. Das kann man in meinem anderen Buch über Zinsen und Kapitalismus nachlesen.